Du hast das Feuer freigelassen und es ist direkt vor mir. Sieh hin, dreh dich nicht um. Es gibt kein Weglaufen vor der Hitze. Du hast das Feuer. Sonntagabend, 18 Uhr. Die Weltraumaffen sind da. In der Tat, guten Abend. Ja, schönen guten Abend. Hallo, ich grüße euch am Welttag der Salami. Ja, wer mag sie nicht, außer Vegetarier natürlich. Aber Salami ist doch eine leckere Ergänzung zu jeder Pizza, zu allem Möglichen, was man sich vorstellen kann. Als kleiner Snack zwischendurch, als Nervennahrung der Männer bezeichnet. Ne? Mit einer guten Salami kommst du durch jede Krise. Guten Appetit. Aber bald dürfen wir keine Salami mehr essen, weil die ja aus Ungarn kommt. Und alles Ungarische ist ja böse, haben wir gelernt von der Uschi. Bald keine Paprika mehr, kein Schnitzel Ungarisch. Was machen wir dann mit dem Schnitzel Ungarischer Art, wenn wir das auch nicht mehr dürfen? Fragen über Fragen. Paprika-Art, Schnitzel-Paprika-Art kommt dann. Naja, Ungarisch geht, darf man ja noch sagen. Ja. Doch. Ja, der Hund fragt schon im Chat. Wir haben Chris gar nicht gelassen. Chris hat heute leider keine Zeit, aber wir versuchen trotzdem. Ich am Regiepult. Ihr wisst, das ist nicht meine Lieblingsrolle. Und die Kollegen auch mit voller Kraft versuchen wir, was wir nicht können, natürlich den Chris ersetzen, aber euch zumindest die Zeit zu verkürzen, bis er wieder da ist. Genau. Dann blende ich jetzt, glaube ich, mal nach den vielen Sternen hier einfach mal unser erstes. Ach, ich muss das ja auch noch für euch teilen. Wie mache ich denn das hier im Ich Moment? dachte schon, ich habe gar kein Bild, aber ich habe gar kein Yes, yes, yes, yes, yes. Wir werden es Nein. schaffen. Das sind Ja, sieben. teile mit Nein, das uns. müsste eigentlich Teile das. und dann herrsche. Das müsste das Richtige sein. Seht ihr es? I Wunderbar. see. Lutz Olaf. Exakt, genau. Potfnation. No, man kann nicht. Ich dachte, wir fangen mal mit einer guten Nachricht an, damit ihr mal seht, für was für sinnvolle Sachen unser Geld so jeden Tag verprasst wird von gewissen Leuten. Der Lutz Olaf, hier öfter unterwegs als gesundes Halbwissen im Chat, hat mal wieder ein wenig recherchiert. Der gräbt ja irgendwie im Tagestakt Dinge aus über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, wo man eigentlich nur in den Kopf greifen kann. Und diesmal hat er gezählt, nämlich die Anzahl der öffentlich-rechtlichen Podcasts laut ARD-Audiothek-Daten stand vorgestern. Inklusive Funk, Phoenix, DLF, aber ohne ZDF. Das heißt, ihr könnt euch denken, da gibt es dann auch noch mal ungefähr mindestens die Hälfte dazu. Also, 1.374 als Podcast ausgewiesene Shows und 789 davon mit neuen Uploads in 2025, also 800 Mal Weltraumaffen leisten die sich, aber wir kriegen keinen Cent. Im halben Jahr, ja. Ja, 187.200 Audio-Content-Pieces insgesamt in der Mediathek, Das also ist Spam, das Podcast ist und Radio. Propagandaspam, ey. Das ist doch Absicht, irgendwie, dass sie alles so fluten. Danke, Lutz Olaf. Das Ja. mal aufgedeckt zu haben. Ja. Also das ist Podcast ist dann meistens wirklich. also 20 Minuten lang bei denen oder so, ne? Und dann lästern sie über Saskia, wie hieß sie nochmal, Saskia oder Saschka oder so, ne? Genau. Unmöglich. Ah, ich habe doch durch das Falsche gedacht. Verdammt, was ist das denn hier? Warum zeigt er mir Jetzt sehe das ich hier denn nichts mehr. nicht an? Jetzt sehe ich Warte nichts mehr. mal, Oh. kommt, kommt, kommt. Ich habe ja gesagt, Regie führe ich am liebsten. Ja, Aber klappt auch das gut. müsste jetzt der Richtige sein. Okay. Ja, und dann steigen wir Mir doch fällt jetzt gleich. ganz spontan kein einziger Podcast ein, von denen, den ich mir anhören Der würde. Tatort-Podcast ist sehr beliebt, habe ich gesehen. Sowas gibt Ja, es, ey. okay. Oh Also mein Gott. das ist ja auch mal eine Sache, wo ich sagen kann, okay, gut, die produzieren den Tatort, Tatort hat Fans, die machen Podcasts zu dem Tatort, das ergibt mal Sinn. Ne? Aber die ganzen politischen Themen und so, gut, ich meine, wir stürzen uns ja eher so auf die Videos als auf die Audioformate, aber ich denke mal, die Qualität wird beim Audioformaten nicht unbedingt besser sein als bei den Videos. Ja, die nennen ja auch Videos, glaube ich, auch, Podcasts. Ne? Nicht alle natürlich, aber. Das nur Audio ist jetzt nicht nur das Kriterium, glaube ich. Über 4,5 Millionen Podcasts, unterschiedliche gibt es laut Podcast-Index. Ja. Und wir sind nur einer davon. Vielleicht sollte noch ein paar Einsatzfliegen bei, würde ich mal vermuten. Die nur einmal gemacht haben oder so. Oder so vielen. Ja, gibt es ja, irgendwelche Kriterien, dass sie eine gewisse Mindestanzahl veröffentlicht haben müssen oder weiterhin regelmäßig? Ich wäre für 600 Folgen. Drunter sollte sich niemand Podcast nennen dürfen. Ganz ja, neutral gewählte Nummer. Hat nichts mit uns zu tun. Gar nicht. Null. Ja. Ja. Noch schöner wäre, wenn mir jemand 5,4 Billionen Euro geben würde, damit ich einfach mein Haus am See kaufen kann. Ja, ist ja auch nur die Kosten für Deutschland. Ne? Da kommt ja sicher noch was dazu, wenn man das international berechnet. Das geht zwar hier für die nächsten, lass mich mal gucken, wie viele Jahre waren hier eingeplant. Das ist 45, glaube ich. Auf jeden Fall geht es ja darum, die Lücken zu schließen, wenn Dunkelflaute ist. Und unsere vorherige Regierung hatte ja sich so auf circa, glaube ich, 10 Gaskraftwerke eingeschossen, die man noch brauchen würde dafür. Und die Reiche, unsere Wirtschaftsministerin, hat ja auch angekündigt, das Ganze mal überprüfen zu lassen und hat hier jetzt ein paar andere Ergebnisse. Die kommen von der Bundesnetzagentur, wurden aber erarbeitet von so einer Firma, finde ich gerade den Namen nicht. Und ja, die stellen eben fest, dass im Endeffekt, wenn man das alles zusammenrechnet und negativ ein bisschen rechnet, man dann auf 5,4 Billionen Euro Kosten kommt und auch auf ganz viele Gaskraftwerke, da kommen wir gleich noch zu. Ja, insgesamt, hängt man mit den Anstrengungen hinter Vorgänger Habeck zurück, beziehungsweise wurden weitergeführt. Auch die Deutsche Umwelthilfe macht medial gegen den Bau von Backup-Kraftwerken mobil. Ja, ist immer wieder das gleiche Thema. Die Kosten liegen eben hauptsächlich darin, dass man Infrastruktur bereit und erstellen muss, die viel, viel Geld kostet. Dann sind noch Zitate aus einem anderen Artikel, das will ich jetzt nicht direkt vorgreifen. Die vom ehemaligen Grünen-Politiker Müller als Präsident geleitete Netzagentur erteilte diesen Ansätzen jetzt auch eine Absage. Da ging es um, glaube ich, AKWs. Ja, auf jeden Fall ist das Ergebnis dieser Studie. Das ist das ganze 500 Millionen. Ach nee, das ist von IHK, so, Entschuldigung. Die haben jetzt einfach auch die Schnauze voll und können die Gaskraftwerke, die Stahlwerke so nicht vernünftig führen auf diese Art, haben sie geschrieben. Und insgesamt werden wohl die Kohlekraftwerke dann auch länger laufen müssen dafür. Hab ja schon mal erzählt, mein Kumpel aus dem Kraftwerk freut sich schon, dass er seine Rente mit 58 oder so nicht antreten kann. Was er gerne gemacht hätte. Ja, ist ja noch ein paar Jahre rein. Und, naja, das ist halt, was der IHK sagt. Und das ist sicher nicht ganz unrealistisch, wie gesagt. Über ein paar Jahre verteilt. Ich habe jetzt auch noch ein paar andere Zahlen gelesen. Zum Beispiel ging es von 38 Billionen, obwohl da amerikanische Billions wieder gemeint waren, also Milliarden jährlich. Da kommt diese Berechnung aber schon für Deutschland alleine locker drüber. Also ein ganz, ganz teures Unterfangen, zu dem man dringend eine günstigere Ausgleichsmethode bräuchte. Kannst du mir das in Eiskugeln umrechnen, Mammon? Ja, eine. Ja, eine. Aber jede Nanosekunde eine. Ne? Ja, also dieser Plan B, wie diese Studie heißt, da ich habe mir das einfach im Hintergrund immer aufgemacht, ganz interessant. Ja, Plan B finde ich auch komisch. Im Jahr 2035 zwischen 113 und 116 Milliarden alleine Investitionsbedarf. Zum Vergleich, die Gesamtheit aller privaten Bruttoinvestitionen in Deutschland betrug 2024 über alle Branchen und alle Sektoren hinweg etwa 770 Milliarden. Also ja, der maximale Investitionsbedarf der Energiewende liegt somit in einer Größenordnung von rund 40% der bisherigen privaten Bruttoinvestitionen. Also 40% der gesamten Wirtschaftsleistung gehen nur dafür drauf. Dann. Danke, Robert. Danke, Annalena. Danke, ja, Katharina. Weil man wirklich gar keinen Plus damit machen kann, will es aber auch keiner machen. Und weil ich weiß nicht, wer das eben beide von euch gesagt hat, das sind nur die Kosten für Deutschland und wenn das die ganze, es macht ja keiner. Niemand ja, sonst auch, ist so bekloppt. Das sind natürlich aber auch die Kosten also für alle Umbauten hier zusammengerechnet, also Infrastruktur für und Autogeschichten, also Verkehr, Wärme und Energieversorgung, also Stromgeschichten. Ja, das ist schon über alles gerechnet, aber trotzdem das ist es einfach so viel zu viel. Vielleicht könnte man die Stromwende hinkriegen, aber der Rest ist eigentlich zu teuer. Ja. Ach ja, nur dass das klar ist, das, was ich gerade gesagt habe, die Zahlen, das ist zusätzlich zu den 5,4 Billionen. Ja, die 5,4 Billionen, das sind Energiesystemkosten. Diese Also ein bisschen mehr Systemkosten. Hausfristen, ja. Ja, und das andere ist die Investition an neu zu schaffenden Kapazitäten. Und hey, die Energiesystemkosten steigen, wenn die Kapazitäten erweitert werden, ist ja klar. Es ist ja wichtig, dass wir bestimmte Sachen erneuern und bestimmte Netze ausbauen. Da haben wir ja die berühmte Nord-Süd-Achse, dass wir halt von Norddeutschland nach Bayern den Strom irgendwie liefern können, was einfach idiotisch ist, dass wir das nicht können, infrastrukturell. Ja, das ist eine sinnvolle Investition. Die ist da auch mit drin. Aber ja, es ist einfach ein Ja. viel zu teures System und keiner macht es sonst so. Das ist genau der Punkt. Ja. Ist richtig, dass man trotzdem auch Investitions- oder allgemeine Infrastrukturkosten hat, wenn das jetzt nicht anfällt, das stimmt natürlich. Aber schon in deutlich geringerem Maße eben. Ne? Ja, und hier geht man darauf ein, dass eben für diese Schließung der Lücke mit den Dunkelflauten circa 70 Gaskraftwerke benötigt würden. Ich finde das ein bisschen hochgegriffen und das erscheint mir auch so ein bisschen wie eine Art von so eine leichte Gegenpropaganda oder so. Aber davon mal abgesehen, ist es halt auch ein bisschen der Versuch, sich ehrlich zu machen und das Ganze ein bisschen ehrlich aufzuarbeiten hier in der Studie. Genau, das war die Studie, die von so einer Firma gemacht wurde, soweit ich weiß. Ja, und die kommen eben auf so eine hohe Zahl von benötigten Ersatzkraftwerken. Wie gesagt, die Kohlekraftwerke spielen ja auch möglicherweise eine Rolle, vielleicht sogar die Atomkraftwerke. Und der sanfte Versuch hier, den Leuten mal langsam, aber sicher rein Wein einzuschenken, ne? Nämlich zum Beispiel, dass die Atomkraftwerke reaktiviert werden müssen. Ne? Finde ich, geht überhaupt kein Weg dran vorbei. Von den Preisaussichten her schon, ne? Wie wohl das dämpft und so. Der Chat sagt, Gaslobbyistin macht Gaslobbyistin Dinge, Horus Lupercal. Und der French Taunter sagt, in 10 Jahren ist noch nicht mal die Planungsphase für die ersten 10 Kraftwerke abgeschlossen. Wie soll das Genau. funktionieren? Deswegen Ja. werden wir weiter die Kohlekraftwerke betreiben und in Hektik irgendwelche CCS-Dinger dann anbauen. Ja, das hat die CDU im Prinzip auch vor. Ja, also wie man aus den Kohlekraftwerken schöne Batteriekraftwerke macht, einfach indem man einen Haufen Dreck hinschmeißt und das dann erhitzt und dann die Turbinen weiter benutzt. Das ist ja eine Möglichkeit. Aber damit, das sind natürlich alles nur Pflastern. Gaskraftwerke ist das Einzige, was Kohlekraftwerke ersetzen können, wenn wir keine Atomkraftwerke machen. Und vor allem muss man ja sehen, dass das ja nicht die effizientesten Gaskraftwerke leider sind, weil die ja, es gibt ja verschiedene Ausgestaltungen von den Kraftwerken und es gibt halt Kraftwerke, die sehr effizient auf einem hohen Niveau stabil viel Energie erzeugen können. Aber was wir brauchen, sind schnell regelbare Kraftwerke, weil die ja die Schwankungen der anderen Energieträger irgendwie Ja, ausgleichen. darüber sollte man sich jetzt auch Das nochmal heißt, die unterhalten, sind ob auch dann noch nicht irgendwie ineffizienter und volatile natürlich Energie noch umweltbelastender. Sorry. genutzt werden sollte, um eben zuzufüttern, sozusagen das, was eben dann fehlt bei Gaskraftwerken oder so, dass man die Erneuerbaren als Basisenergie benutzt, sozusagen. Das ist doch eh Quatsch. Das muss eh auch geändert werden. Ne? Und wird sich wahrscheinlich auch von alleine ändern, weil dann einfach nicht mehr genug Angebot da ist, wenn sie weiterhin die Preise senken für Subventionen und so weiter. Also die Höhe der Subventionen senken. Da ist ja einiges passiert. An der Nordsee will keiner mehr ein Windrad bauen, weil ich weiß. Und bei den Solardings klappt das noch ganz gut, aber die Windradgeschichte erledigt sich so ein bisschen so langsam. Und mit dem Balkonsolar kannst du auch schon länger kein Geld mehr verdienen. Aber das Gas muss ja auch irgendwo herkommen. Ja, gut, besser von uns gefreckt als von Amerikanern gefreckt, ne? Und dann noch mehr rübergetragen und klein gekühlt und so für viel Energie. Ja, ich meine, ich weiß es nicht genau, ob das ist, aber als die letzte Regierung, als die Ampelregierung angefangen hat, da ging es doch darum, dass man in Niedersachsen auch frecken wollte. Und wenn das jetzt hier dasselbe ist, dann wird es auch echt verdammt Zeit, dass man das macht. Weil die Grünen haben ja damals gesagt, das lohnt sich nicht, das dauert ja 2 Jahre. Das ist jetzt 6 Jahre her. Ne? Also vielleicht kann es sich bald mal lohnen. Das wäre echt cool, fände ich doch. Und da glaube ich auch, dass die befürchteten hier Risiken für die Umwelt und so weiter, dass das ziemlich gering ist. Ne? Weil es wird ja schon an verschiedenen Stellen irgendwie gefördert und auch da sind ja die schlimm, die Folgen nicht so exorbitant, soweit ich weiß. Weiß nicht. Da gibt es immer wieder Zwischenfälle und so, aber eigentlich ist diese Befürchtung ist doch wirklich so ein bisschen hergeholt, dass Ron Neubauer dann tanzen muss und muss hier eine Welle machen und sowas. Völlig überflüssig in meinen Augen. Ich finde das Schild klasse, was im Hintergrund ein bisschen unscharf zu sehen ist. Da steht: Opa, was war der Rhein? Ja, weil der wird einfach versiegen bald wegen dem Klimawandel. Und dann wird er nicht Wahrscheinlich. mehr da sein. Und der Enkel wird fragen: Was ist das für ein komischer Graben da vor dem Dom? Und Opa wird sagen: Ah, das war der Rhein damals. Hätten wir doch auf Luisa gehört, wird der Opa sagen. Ach, shit, jetzt habe ich hier den Moment so. Ja, aber beim Gas kann ja uns praktisch nur einer helfen, der Gasheilige. Und was ein Glück, Du dass der meinst der jetzt zurückkommt, Anti-Gasheilige? ja. Ich dachte, Dass der Rick wahrscheinlich. Gasheilige jetzt zurückkommt. Ja, Rick wahrscheinlich weiß ja auch alles. ich denke mal, die werden halt ein Dreamteam bilden. Die Avengers, Quaschnik, Fratscher, Höfgen, Greichen, Boah. ja. Also Ja, könnt. vielleicht kommt der Habeck dann auch noch dazu und schreibt ein Buch über Ja, ihn. ja, Er ja. schreibt drüber, genau. Denn der Herr Greichen ist ja vor ein paar Jahren ein wenig schnell in der Versenkung verschwunden, weil es da so Gerüchte gab, dass sein Familienclan bei den Grünen praktisch in den Stoff eingewoben ist, sozusagen, und dass man halt die Grünen praktisch nicht ohne Greichen bekommt und dass da sicherlich auch hier und da Dinge mit der Auswahl der Mitarbeiter nicht so gelaufen sind, wie das eigentlich hätte laufen sollen. Stichwort Trauzeuge. Ja, jetzt ist er zurück. Wie das so ist, ne? Das ist ja, glaube ich, so. Man muss 2 Jahre auf die Bank, wenn man irgendwie korrupt war oder zumindest den Anschein von Korruption erweckt hat, oder Nepotismus. Da muss man 2 Jahre auf die Bank, dann kann man so tun, als wäre nichts gewesen, als hätte man nicht das Genau. Heizungserneuerungsgesetz mit verbrochen und damit zu einen Faktor für den Niedergang des Wirtschaftsstandorts Deutschland mit Ist das überhaupt beschlossen. Tradition, dieses Verhalten von Politikern oder so, dass sie nach so einer Wartezeit dann wieder Ja, auftauchen? Michael Ist dann in einem Friedmann. kleineren Posten oder so, ja, genau so einer ist das auch. Ja, wir können ihm aber ein bisschen dankbar sein, weil ich denke, ohne das Wärmepumpengesetz wären die Grünen nicht so abgesackt, wie sie abgesackt sind. Und das schreibt auch Daniel Wetzel hier für die Welt. Vor 2 Jahren war Greichen wegen des Vorwurfs der Vetternwirtschaft in einer Trauzeugenaffäre von Habeck geschasst und ausgestattet mit einem Ruhegehalt in den einstweiligen Ruhestand geschickt worden. Danke, dass wir das auch noch bezahlen durften. Nun ist der 53-Jährige zurück auf der politischen Bühne. Zwischendrin war er bei einem ukrainischen Energiekonzern, auch sicherlich der am besten buchhalterisch geführte Konzern, den man sich vorstellen kann. Da wird auch gar nichts. Also, Ukraine gibt es ja praktisch keine Korruption. Ja, und dann ist er wieder da bei den Grünen auf einer Konferenz und sagt: Ja, hier, ich bin's. Und wenn ihr hier Unterstützung braucht, Stromerzeugung, Wärme, Energiewende, dann bin ich gern für euch da. Nach Abschluss der kommunalen Wärmeplanung gehe es künftig um die wichtige Umsetzung der Wärmewende weg vom Gas, sagte Greichen. Ich weiß nicht, ob das die Dame schon weiß, die eben die 70 Gaskraftwerke bestellen wollte. Er empfehle jedem, sich vor Ort in Gruppen zusammenzutun und in die Diskussion über die Zukunft der Wärmeversorgung einzusteigen. Und er hilft gerne, wenn nötig. Wenn also Zuschauer der Weltraum auf den kleinen Gruppen mit Herrn Greichen bilden wollen, schreibt ihn an, schreibt eine Postkarte, macht ein Plakat. Also wenn bei uns die Stadtwerke was Neues bauen wollen, so ein Blockkraftwerk oder sowas, Blockheizkraftwerk für eine Ist das das Siedlung. moderne bildet Banden, ne? Ja, dann laden die auch ein zum Gespräch vorher und stellen das Projekt vor und tralala, was will er? Sollen die Und Leute das. das ohne die Stadtwerke machen oder was? Das ist Das doch Quatsch. Interessante ist, die Leute kaufen wohl auch wenig von diesen Wärmepumpen im Moment. Nach dem massiven Einbruch um 46% im Jahr 2024 sank der Absatz in den ersten 6 Monaten dieses Jahres nochmals um 22% auf nur noch 296.500 Geräte. Tja, traurig, traurig. Und die Ja, das hat. Heizungsindustrie sagt natürlich, die Verbraucher sind schrecklich verunsichert und das ist nicht gut für den Klimaschutz. Aber Greichen sagt, zwar droht der Verkauf der von ihm präferierten Wärmepumpe auch in diesem Jahr trotz weiterer Zuwächse noch weit hinter der politischen Planvorgabe zurückzubleiben, doch verkauften sich Öl- und Gaskessel eben noch schlechter als Wärmepumpen. Das Erfreuliche ist, wie der Absatz von Gaskesseln eingebrochen ist. Denn das ist eine Risikotechnologie, sagte Greichen. Besser keine Heizung als eine Gasheizung. Die Message ist jetzt bei vielen Leuten angekommen. Nein, das hat er gesagt. Besser ja, keine das Heizung hat er gesagt. Ist ja auch sehr viel effizienter, das Gas in den Kraftwerken zu verheizen und dann mit dem Strom die Wohnung aufzuwärmen. Ich fände es ganz gut, wenn man ihm das auch, also wenn Politiker auch sich an ihren Worten messen lassen sollten. Und dann kann man ihm doch jetzt in Aussicht stellen, dass er den Winter entweder in einem Gebäude mit Gasheizung verbringt oder halt im Freien. Oder einem Gebäude ohne Heizung. Ja, dann sagt er, ich habe ja Gehalt, ich kann ja mir Aha, ja. Interessant, Patrick. Interessant, Patrick. Ja, aber Frau Dröge war total begeistert. Die freut sich voll, dass ihre erste, die nächste Veranstaltung, die erste ist, die er wieder macht und dass sie da zusammen. Yay! Die Konferenz hieß übrigens Nutzen statt Abwürgen. Und die wurde organisiert, um gegen die Rückabwicklung der Energiewende mobil zu machen. Ja. Warum auch immer, weil wir lesen ja im Koalitionsvertrag natürlich auch, dass sie das einfach weiterfahren wollen, das Schema. Aber gut, Hauptsache die Grünen können irgendwie... Ja, muss ich auch mal wieder an den Typen von Club of Rome denken, Rademacher, glaube ich, ist ja, der gesagt hat, dass einer der großen Fehler ist, alles auf elektrisch umzustellen. Weil man einfach mit dem gleichen Geld im Ausland viel, viel mehr CO2 einsparen kann. In aufstrebenden Ländern, vor allen Dingen, die eben erst gerade anfangen, ihre Energieversorgung vernünftig einzurichten und so weiter. Ja. Aber ja. Einfach. Was ich auch schön fand, ist die Beobachtung hier von Daniel Wetzel. Nicht der Wähler, der etwas anderes wollte, und die neue Regierungskoalition, die das umzusetzen versucht, wurden als Urheber der neuen Energiepolitik verstanden, sondern vor allem eine Person, Bundeswirtschaftsministerin Katharina Reiche. Kein Name fiel auf der Konferenz häufiger. Katharina Reiche will dies, Katharina Reiche will jenes, doch nie etwas Gutes. Ja, Schwarz-Rot plant den Rollback. Zumindest Katharina Reiche behauptet Greichen. Jetzt gilt es zu sagen, nein, wir wollen nicht zurück in die Gaswelt. Diese ganzen Solarfuzzis, vor allem auf YouTube habe ich das gesehen, die haben alle schön den Kaffee auf, die sind alle schön am Zittern vor Angst sozusagen, was jetzt passiert, dass es nicht mehr sich rechnet und so weiter. Also, und machen entsprechende Propaganda und so, finde ich auch nicht schön. Habe ich auch schon ein paar reingeschrieben, dass sie sich ihre Propaganda hier wohin schmieren können. Ja, aber man sieht es eben auch daran. Oder man sieht es eben diesen Leuten auch an. So. Willst du denn zurück in die Gaswelt, Mammon? Ja, das Einzige, wo das Investitionsklima sehr gut ist, habe ich auch drüber geredet, das sind Batteriefarmen. Die müssen nicht besonders groß sein, die müssen nicht besonders effizient sein. Es muss auch nicht sehr viel Sinn ergeben, an welchem Standort die sind. Da gibt es halt Fördergelder ohne Ende, weil es da halt auch Quoten gibt, die erreicht werden sollen. Ja, da ist ja der Peak ja auch schon erreicht teilweise, ne? Also ich gesehen, ja, also das ist Quoten halt der Punkt. Ne? Die Solarleute, die kriegen jetzt halt weniger Förderung als andere. Ja. Das interne Hickhack. Sein Gesicht nicht ausschneiden und auf einen Seestern photoshoppen, bitte. Aber ich finde es lustig, dass er so Webinare gibt. Ja, und weil eine Heizung, die mit Strom heizt, eine gute Idee ist, hat, ich weiß nicht, kam der von dir, Price, oder von dir, Mammon? Ja, der kam von mir. Da gab es ja einige Meldungen. Erstmal muss ich so ein bisschen den Wind rausnehmen. Der Amprion-Chef hat jetzt nicht gesagt, wir planen schon mit geplanten Abschaltungen. Das ist falsch transkribiert worden von verschiedenen Journalisten. Und in einer ursprünglichen Version hieß es beispielsweise, dass Amprion-Chef Christoph Müller kontrollierte Lastenabschaltung bereits in diesem Herbst für möglich hält. Andere haben das stärker formuliert. Dass sie generell möglich sind, dass ein Risiko dafür besteht, ja, das ist eher die richtige Variante. Und das ist ja auch so. Das Problem ist, kontrollierte Lastenabschaltung, also Unterbrechung bei der Stromversorgung von Betrieben, ist möglich. Nicht zwangsläufig. Ja, es ist nicht zwangsläufig, dass es dazu kommt in diesem und kommenden Herbst. Ne? Also, ja, dass er das überhaupt sagt, hätte er jetzt auch an nicht unbedingt erwähnen müssen. Ne? Wurde halt interviewt in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Ich habe das Originalinterview leider nicht gefunden, sonst hätte ich euch das gezeigt. Aber gut, ihr kennt das ja. Geplante Brownouts, da wird halt gesagt, okay, in dieser Region habt ihr dann für 2 Stunden keinen Strom und dann wird wieder angeschaltet. Und da wurde natürlich dieses theoretische Szenario wohl noch besprochen, was dann passieren würde. Ja, Krankenhäuser müssen halt auf Notstrom umschalten und so weiter und so fort. Ja, und das ist eine teilweise auch eine Folge von den Strompreisen, ja, weil es kann zu Brownouts kommen, wenn die Strompreise zu stark außer Kontrolle geraten. Das dürfen die Unternehmen machen, so, das ist bis jetzt noch nicht passiert, unter anderem deswegen, weil es ja sehr viele Ausgleichszahlungen gibt. Ja, ihr denkt mal an den negativen Strompreis, dann wisst ihr, wovon ich rede, ja, wenn halt so viel Wind und Solar im Netz ist. Und er sagt halt, ja, die Preise werden weiter steigen. Gerade im Herbst wird es halt abwechselnd dazu kommen, dass es die Dunkelflaute gibt. Und dann, was war der Begriff, die Hellbrise, also das Gegenteil. Also, dass es hell ist und dass der Wind sehr stark weht. Und beide Szenarien sind halt nicht gut, ja, weil sie halt auf der Preis die Preisgestaltung durcheinander bringen auf dem Markt. Das ist eigentlich der Punkt. Ja, das System ist instabil, es kann zu Brownouts kommen. Ja, das haben sie ja schon in verschiedenen Strategie-Papers in den letzten Jahren so quasi auch schon nicht angekündigt, aber es wird halt nicht mehr ausgeschlossen. Und es gibt halt natürlich auch Notfallpläne dafür, natürlich, und das muss immer aktualisiert werden. Aber ja, das Problem besteht weiterhin in der Netzübertragungskapazität. Ich hatte es ja vorhin schon gesagt, Norddeutschland, Süddeutschland ist nicht ordentlich aneinander angebunden. Und da haben wir immer Ungleichheiten im System. Kann man gar nichts machen. Man muss diese Trasse bauen. Ja, dagegen helfen angeblich regionale Strompreisklassen oder so. Ja, ach ja, ja, ja. Aber, also eine Abhilfe ist das eben auch nur bedingt. Ne? Eine technische Abhilfe. Das wollten die machen, aber das hätte dann zur Folge, dass halt beispielsweise in Bayern der Strompreis vielleicht viermal so hoch wäre wie in Norddeutschland oder umgekehrt. Ja, und das hatte ja eher den Hintergrund, dass sehr viele internationale Leute, die auch Strom über die Grenzen hinweg schicken, dass die halt auch durch diese Preisverzerrungen beeinträchtigt werden in ihren marktwirtschaftlichen Planungen. Und das wollen die nicht. Ne? Schweden hat ja schon angekündigt, dass die nur noch eingeschränkt halt an diesem internationalen Stromtransfer teilnehmen, aufgrund dessen. Ja, weil kann ich ja schon verstehen. Nur weil wir hier in Deutschland halt den Preis in die Höhe treiben, ja, weil wir brauchen den Strom und müssen ihn importieren, treiben dadurch internationalen Preis in die Höhe und die Schweden müssen dann für ihren Strom mehr zahlen. Nicht, weil sie was falsch gemacht haben, sondern nur wegen uns. Ja, ich habe von Solarleuten auch schon gehört, dass sie meinten, ja, unser Puffer ist das Ausland. Das Ausland möchte ich vielleicht nicht so gerne Puffer sein, wenn da bei denen auch die Preise dann steigen. Naja. Ja, Deutschland profitiert sehr von den internationalen Stromanbindungen. Wir benutzen das Ausland quasi als Preispuffer und als Batterie. Ja. Krankenversorgung nur noch in Niedriglastzeiten, sagt er dann. Ja, man muss einfach nur gute Ideen haben. Ja, diese Idee von der Flexibilisierung des Stromverbrauchs ist ja sowieso so eine fixe, idiotische. Weil wenn man die Wärmepumpe macht, da braucht man es eh im Winter vor allen Dingen und ansonsten braucht man es eh auch abends, ne, vor allen Dingen. Und das geht allen so, da ist nicht viel mit Flexibilisierung. Soll ich mein Auto irgendwie, weiß nicht, das über leer laufen lassen, wenn ich gar nicht da bin oder so? Das ist so, oder meine Waschmaschine viermal anstellen, obwohl ich gar nicht waschen muss, oder das ist alles so ein Quatsch, ne? Also mit der Waschmaschine geht es ja vielleicht noch, aber alles andere ist doch gerade für Privatleute kaum flexibilisierbar überhaupt. Ne? Alleine wegen Arbeitszeiten und sowas. Das ist totaler Humbug. Also das finde ich richtig, ist eine richtige Verarschung von nicht der Leute mit der Flexibilisierung. Da ist nicht viel drin, schon gar nicht bei den Firmen. Tja. Ja. Humbux. Oh, steige in der Meeresspiegel. Eine Insel kämpft gegen ihren Untergang. Hier habe ich. Insel Pari ist nicht auf Pari? Nee, nicht Pari, ja. Nicht mit Paris verwechseln. Oh, Pari. Oder in ja, Pari. Der Höchstpunkt der indonesischen Insel Pari liegt 1,5 Meter über dem Meeresspiegel. Noch. Klammer auf, dumm, mein Kommentar, dumm, aber auch schon relativ weit. Klammer dumm, zu. Dumm. Ne? Aber an der Küste nicht, oder wie? Naja, der Klimawandel lässt das Wasser seit Jahren stetig steigen. Spätestens 2050 könnte der Großteil der Insel überflutet sein. Ja, und gut, wir kennen ja das mit den Inseln, die versinken oder der Meeresspiegel, der steigt. Gut, es gibt auch Sandbergbau, der in diesen Themen immer eine Rolle spielt, was sehr gerne nicht erwähnt wird. Deswegen das Beispiel Venedig ist so eine krasse. Wenn es heißt, dass in Venedig der Wasserspiegel steigt, der Meeresspiegel stärker steigt als auf in anderen Orten, hat das eben damit zu tun, dass die Häuser ins Wasser sinken. Dass sie immer weiter absinken. Dabei, das ist ja eh ein Sonderfall, Lagune etc. Also da wäre ich vorsichtig, aus Venedig irgendwelche Rückschlüsse zu ziehen. Ja, eben. Tja, wenn ihr euch an den peruanischen Bergbau erinnert, der natürlich ganz alleine und ohne die Unterstützung von irgendwelchen NGOs oder irgendwelchen anderen Leuten das RWE verklagt hat in Deutschland, aber nicht gewonnen hat, aber das Gericht hat gesagt, ja, generell könnten solche Klagen zulässig sein, nur in diesem speziellen Fall nicht, weil er halt seinen Schaden nicht eindeutig nachweisen konnte. Ne? Und hier sind wir jetzt in der Schweiz, und zwar die ECCHR, ja, das ist der europäische European Center for Constitutional and Human Rights, also Europäisches Center für Verfassungs- und Menschenrechte. Und die haben im Endeffekt mit anderen NGOs zusammen eine Zivilklage gegen Holcim eingereicht. Das ist einer der größten Rohstoffkonzerne. Zum Zeitpunkt der Einreichung der Klage galt Holcim als einer der weltweit größten Hersteller von Baustoffen, Schweizer Unternehmen. Und ja, denen wurde halt auch ein Wert zugerechnet. Eine Studie im Auftrag von Hex Eper, das ist so eine andere NGO, ergab, dass Holcim von 1950 bis 2021 über 7 Milliarden Tonnen Zement produziert und dabei fast die gleiche Menge an CO-Emissionen verursacht hat. Entweder haben die das 2 vergessen oder generell. Das entspricht 0,42% aller historisch globalen Industrie-CO2-Emissionen. Ja, ne? Ich glaube, RWE hatte irgendwie 0,24% oder so. Ja, und ja, aufgrund von diesem fiktiven Wert wird jetzt versucht, dieses Unternehmen in der Schweiz zu verklagen. Und da wird jetzt erstmal geprüft, ob diese Klage statthaft ist und ob die angenommen werden kann. Was ja wie in Deutschland, Deutschland hat ja für Deutschland gesagt ja und für deutsche Unternehmen ja, generell sind solche Klagen zulässig. Das muss die Schweiz jetzt erstmal entscheiden und dann halt auch über die Schadensersatzansprüche entscheiden. Und hier geht es im Endeffekt um zwei Personen, die halt davon persönlich betroffen sind. Ich habe das auch gelesen und habe mir auch gedacht, wie kommt das denn, dass irgendwie eine Berliner Organisation da jetzt anfängt, in der Schweiz rumzuklagen? Also, ja, ein bisschen typisch, ne? Man hat ja so ein bisschen den Eindruck, dass das so typisch Wokis ist oder so. Ja, wir haben ja die, also das ist jetzt eine europäische Institution, wir haben ja die Gesellschaft für Freiheitsrechte, die das ja in Deutschland gemacht hat. Jungs zum Beispiel. Der RWE-Angelegenheit. Aber das ist jetzt eine übergeordnete Dachorganisation von denen, sage ich mal. Ja, die Klimaklagen gehen weiter. Klimaklagen werden zum Alltag. Hier ein weiterer Artikel auch zum Thema, wo es noch um andere Fälle geht. Und Hintergrund des Ganzen sind ja verschiedene Gerichtsurteile, dass gesagt wird, okay, die Leute sind für das verantwortlich und Klimaklagen müssen, ne, der Staat muss dafür gerade stehen. Ja, und ja, ne, so junge Menschen, die für Klimaschutz kämpfen, ziehen immer häufiger vor Gericht. Ja, Aktivisten tun das. Und NGOs unterstützen irgendwelche Leute dabei, ja. Aber sind die jungen, ja. Zwei Beispiele hatten wir ja jetzt schon. Also das gerade in der Schweiz und das, was ich erzählt habe aus RWE Peru. Ne? Hilfen bieten hier einschlägige, kundige Vereine, die bei den Klagen eher Erfolge verbuchen können. Mhm. Als Einzelperson. Ja, klar. Insgesamt ist die Bilanz von Klimaklagen in den vergangenen Jahren durchaus positiv und auch in Zukunft ist mit wichtigen Gerichtsentscheidungen im Hinblick auf Klimaschutz zu rechnen, welche die Politik europaweit in die Pflicht nehmen werden. Also die autorende Person ist auf jeden Fall dafür. Ne? Also wenn jemand gesundheitlich stark unter der Klimakrise leidet und individuellen Schutz benötigt, dann kann er vor den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte klagen. Das habe ich ja gesagt, das ist ja etabliert. Denn die europäischen Menschenrechte schützen den Einzelnen vor den Folgen des Klimawandels und verpflichten die Staaten, für einen solchen Schutz ihrer Bürger zu sorgen. Er muss seine Beeinträchtigung allerdings gerichtsfest nachweisen können. Oh Gott, das ist ja schlimm. Meine Güte, so eine Bürde, kann man das nicht machen wie beim Selbstbestimmungsgesetz, einfach egal. Womit sich Einzelpersonen oder kleinere Gruppen ohne den ausgebauten finanziellen und juristischen Rückhalt eher schwer tun. Deswegen brauchst du die ganzen NGOs. Aufgrund des historischen Klimabeschlusses besserte der Bund im Jahr 2024 sein Klimaschutzgesetz nach, was jedoch keine ernsthafte Planungsverbesserung mit sich brachte. Denn die dort festgelegten CO2-Budgets, also die Menge an CO2, die ganz Deutschland in bestimmten Zeiträumen ausstoßen darf, waren immer noch zu großzügig bemessen, um die Ziele aus dem Pariser Klimaabkommen einzuhalten. Weil das ist ja Das ist ja das Wort Gottes und das müssen wir natürlich umsetzen, sonst ist das ja nicht gut. Brauchen wir. Deswegen läuft ja die Klimainquisition im Moment. Und ja, die alte Regierung hatte im Klimaschutzgesetz konkret vorgeschrieben, wie viel CO2 pro Sektor, wie Gebäude oder Verkehr, pro Jahr ausgestoßen werden darf. Ja, wie pro Sektor? Bitte für jedes einzelne Produkt. Hallo, ich habe hier ein Feuerzeug, das darf nur noch so und so viel CO2 ausstoßen. Ansonsten darf es in dieser Form nicht mehr von der Industrie produziert werden. Also das ist jetzt natürlich übertrieben von mir, aber das ist die slippery slope, in die wir uns da gerade bewegen, was das angeht. Ach, die böse, böse neue Regierung hat natürlich jetzt das geändert. Es kommt auf Druck auf Druck der FDP. Warum mal FDP? Nach der Novelle nur noch auf eine Gesamtbetrachtung aller Sektoren über mehrere Jahre hinweg. Ne? Also die abgespeckte Version. Natürlich finden das viele Lobbygruppen nicht gut, werden dagegen klagen. Unter anderem die Deutsche Umwelthilfe hat das schon gesagt. Wir erleben seit wenigen Jahren eine immer perfektere Kampagne der fossilen Industrien für eine Energiewende rückwärts. Moment mal, wer macht hier die Kampagne und verklagt die Leute links und rechts? Wer macht die Kampagne? Die Öllobby? Die verklagt wen? Hat RWE jetzt den peruanischen Bauer verklagt? Was ist jetzt die Kampagne? Naja, gut, aber das sagt die Deutsche Umwelthilfe. Wir erleben seit Jahren eine immer perfektere Kampagne der fossilen Industrie für eine Energiewende rückwärts mit dem Ziel, langfristig möglichst viel Erdöl und Gas zu verkaufen. Ja, warum sollte man das auch nicht tun? Naja, das sehen wir. Diese böse fossile Energie, die stecken auch total viel Geld in Erneuerbare. Das ist ein bisschen widersinnig, ne? Ich meine, nur mal so als kleine Einhakung, wir hatten das gerade bei Borkum, wenn das doch so schlimm ist mit der fossilen Energie, dann sollen wir das doch bitte in Deutschland fördern und hier sicherstellen, dass halt das hier umwelttechnisch ordentlich gemacht wird. Ne, das sollte eigentlich der logische Ansatz von denen sein, weil wenn man das importiert, das Schlagwort, das billige Fracking-Gas aus Amerika, was ja gar nicht billig ist. Ne? Das könnte man ja auch hier machen. Ah gut, Thema hatten wir immer wieder. Ja gut, ich meine, diese Gerichte werden für den Klimaschutz wichtiger als die Parlamente. Ja, und es geht um den Grundrecht auf Klimaschutz, der 2012 vom Bundesverfassungsgericht so festgeschrieben wurde. Und daraus ergibt sich jetzt halt die Möglichkeit, dass halt alle Regierungen dahin geklagt werden können, maximal zu agieren. Ne, wie gesagt, diese CO2-Aufschlüsselung soll jetzt gesamtwirtschaftlich gemacht werden und soll bestimmte Auflagen geben, statt das immer weiter sektoral zu machen. Dagegen wird jetzt geklagt und es wird immer mehr Klagen geben, weil es ist erfolgreicher. Ja, man muss nur vor Gericht gehen und kann die Parteien quasi dazu zwingen, das zu machen, was ja die Aktivisten wollen. So, ne? Und das ist eine Lawfare-Kampagne, nichts anderes. Und es ist halt schön, dass es immer weiter gesagt wird, ja, die alten fossilen ExxonMobil und so, ja, die machen eine Propagandakampagne. Ja gut, das sind nicht die dafür verantwortlich sind, dass jetzt 71 Gaskraftwerke gebaut werden müssen, weil es einfach technisch nicht anders umsetzbar ist. Naja. Das ist auch so eine Sache, die ganzen Kraftwerkstechniken, da hat Deutschland ja auch immer gut mitgemischt, international hat Kraftwerke gebaut, ja, das wird auch immer weniger, ne, weil wir ja auch selber auf dem Heimatmarkt immer weniger Technologien haben, die benutzen können. Und die Zukunftstechnologien, in Anführungsstrichen, wie Solarbranche und Windkraftbranche, ja, gut, haben wir ja schon uns von beiden. Aber Wasserstoff und Brennstoffzelle werden uns doch retten, Onkel Preis, oder? Ja, die kommt wieder. Alle 20 Jahre kommt die Brennstoffzelle wieder. Das finde ich lustig, dass halt über Wasserstoff wird viel geredet, aber gerade die Brennstoffzelle wird wenig erwähnt in dem Zusammenhang. Wobei das ja. Das ist alles zu aufwendig, Elektrolyseure und so weiter. Das ist alles viel zu aufwendig. Offenbar. Ja. Und die auch noch nicht vorhanden. Ne? Die neuen Gaskraftwerke, die sie planen, die sollen auch nicht unbedingt wasserstoffready sein. Weil es das auch irgendwie noch nicht so richtig gibt. H2 ready. Ja. Sind sie aber nicht. Können sie gar nicht. Oder Haben sie jedenfalls noch nie gebaut. Trauen sie sich dazu, aber richtig gebaut haben sie es noch nicht. Ackerbau, wie in Afrika. Ja, von den Siegern lernen. Nein. Es gibt Teile in Deutschland, da gibt es tatsächliche Dürre-Trockenheiten, dass halt wirklich über Fernwasserversorgung halt Dörfer und Landstriche halt versorgt werden müssen. Ne, hier Tumansbarger Ortsteil Solla, da zum Beispiel. Ich wüsste jetzt gar nicht, wo das ist, aber wer hat noch nie davon gehört? Das ist wahrscheinlich einfach eine Bildungslücke von mir. Da müsst jetzt halt Tankwagen hinfahren, weil das Grundwasser halt nicht mehr vorhanden ist, beispielsweise. Ich gebe jetzt ein bisschen Kontext für den Artikel. Und es liegt natürlich überhaupt nicht daran, dass irgendwelche Mineralwasserfirmen das Grundwasser abpumpen dürfen und dafür nicht mal was bezahlen müssen. Aldi Nord hatte 2022 die Altmühltaler Mineralbrunnen mit Quellen im mittelfränkischen Treuchtlingen und im hessischen Bräuner gekauft und pumpt allein in Treuchtlingen jährlich 650.000 Kubikmeter Grundwasser kostenlos ab. Davon 250 Millionen Liter Tiefengrundwasser. Ja, das hat natürlich mit der Dürre gar nichts zu tun. Das wollte ich jetzt nur erstmal erwähnen, als Einstieg in das Thema. Ja, aber gekauft das Wasser dann doch wieder im Grundwasser normalerweise nicht, oder nicht? Ja, aber wenn du da halt an einer Stelle entnimmst, wie blöde, ja, um das zu verkaufen, dann senkst du dort natürlich den lokalen Grundwasserspiegel, ist klar. Ja, die verkaufen das auch in ganz Deutschland, das ist sicher der Unterschied. Ne? Die verteilen das ja was, das ganze Land. Ein Kumpel von mir wohnt an einem Ort, wo es so einen halt einen teuren Mineralwasserhersteller gibt. Mhm. Und da darfst du keinen eigenen Brunnen bohren, zum Beispiel auf deinem Grundstück. Du könntest ja das teure Wasser von dem Sprudelhersteller verunreinigen. So ist ja Freiheit in Deutschland. Ja. Naja, und Ackerbau wie in Afrika ist gut. Das Wasser auf den Feldern wird knapp, auch in Deutschland. Satelliten und neue Anbauformen sollen helfen. Ja, weil wir wissen ja, wie die afrikanischen Bauern, die sind ja Vorreiter, bei was Satellitentechnik und sowas angeht. Aber gut, worum geht's hier? Gastgeber der Gruppe aus verschiedenen afrikanischen Ländern war der Betrieb Gut und Bösel, dessen Gründer Benedikt Bösel als Pionier neuer Anbauweisen der regenerativen, ökologischen Land- und Forstwirtschaft gilt. Ach, obwohl wir als Bauern in Afrika und Nordeuropa wahrlich kaum unterschiedlicher leben könnten. Wir haben die gleichen Probleme und ganz ähnliche Lösungsansätze. Denn auch wenn sich die klimatischen und sozialen Bedingungen und die Infrastrukturen der Hofgemeinschaften stark unterscheiden, sie alle begegnen einer gemeinsamen Bedrohung. Durch die Erderwärmung wird auch in Europa jede Ressource immer Wasser, die kein Leben möglich ist. Es fehlt Wasser, ja. Insbesondere wo geht das denn hin? Wo geht das denn hin? Erklärt mir doch endlich mal, wo das Wasser hingeht. Keiner von denen kann das erklären, wo das Wasser hingeht. Niemand von es denen. Gibt halt, ich hab, es gibt klar, halt es sind 8 Gründe, Milliarden Menschen, da ist eine gewisse gedacht. Menge drin, aber... Ja. Es kommt ja immer auch wieder normalerweise. Ich meine, wir Böden verlieren nichts an den Weltall, an das Weltall. Nee. Naja, die Böden vielerorts ohnehin sandig, sind durch industrielle Übernutzung ausgelaugt. Ihre Oberfläche ist verhärtet und verkrustet. Und das hat natürlich auch nichts zu tun mit irgendwelchen Verordnungen, was Düngung und Pflanzenwechsel und sowas angeht. Hat damit gar nichts zu tun. Ein Sturzregen kann den Boden kaum durchfeuchten, so wie es ein beständiger, rieselnder Landregen täte. Es versickert nicht mehr und es bildet sich kein neues Grundwasser. Ja, und das ist wohl in Afrika ähnlich. Ja, eine Lösung dieses Problems hilft höchstens kurzfristig und punktuell mehr Gießen. Das mag logisch erscheinen, denn bisher werden die Felder in Deutschland kaum bewässert. Ja. Da ist trocken, das ist auf dem Feld. Normalerweise gießen wir nicht, aber vielleicht sollten wir gießen. Aber nee. Das ist. Was hat es denn alles schon gegeben? Also Irrigationssysteme wie in Afrika doch nicht. Ich wartet ja auch drauf, was die afrikanische Methode ist. Nur 5% der Flächen. Bei uns erinnern so Fälle, wo sie eben der Landwirtschaft verboten haben, Wasser weiter zu entnehmen, weil die Feuerwehr hat das eben gesagt oder sowas in der Art, glaube ich. Ja, von den Kreisen gibt es manchmal so Entnahmeverbote. Ja. Mich erinnert das halt alles böse an was am Ende damit endet, dass wir halt was mit Elektrolyten auf die Felder kippen. Aber gut. Ja, dann kommen wir doch mal zur afrikanischen Technik. Das private Raumfahrt-Startup Constellar betreibt dafür ein Thermometer aus dem All. Die Temperatur der Erdoberfläche sei entscheidend für das Verständnis vieler menschlicher Aktivitäten. Auch der Wasserverfügbarkeit, sagt der Constellar-Mitgründer Max Gulde. Moment mal, Max Gulde? Ja, okay, könnte natürlich... Das ist der neue Name Elon von... Musk ist auch Afrikaner. Also, Maxwell Chikombutu, glaube ich. Ja, und ja klar, ich meine Satellitentechnik für Felder zur Vermessung und wie ist die Feuchtigkeit, wie ist die Temperatur? Ja, das gibt's ja, das ist ja ganz was Neues, das gibt's ja noch gar nicht. Tja, aber dieses Unternehmen, ne, neueste, kleinste Satellitentechnik, ja, die ersten beiden Satelliten, kaum größer als eine Kamera, sind bereits im All. 30 sollen es insgesamt werden. Der entstehende digitale Wärmeatlas soll künftig beinahe in Echtzeit Daten funken, die auch Regierungen, Anbieter kritischer Infrastrukturen oder Klimaorganisationen nutzen können. In der Landwirtschaft können dann verbesserte Empfehlungen mehr Ernte pro Liter Wasser bringen. Ja, also wie gesagt, alles nicht wirklich neu. Die Bauern können das. Es gibt Unternehmen, die das anbieten. Dann können die sich das als Dienstleistung mieten. Ne, aber hier ist ein neues, schönes Startup. Gut. Tja. Was macht der Bösel? Er setzt auf ein ökologisches Optimum des Anbaus. Dazu gehöre schon die Entscheidung, Feldfrüchte, die auf unseren Standorten auf zusätzliches Wasser angewiesen sind, gar nicht erst anzupflanzen. Ach, der Schelm! Das ist die Lösung. Die brauchen zu viel Wasser. Darum pflanzen wir die nicht an. Problem gelöst. Wunderbar. Größtmögliche Diversität der Anbaupflanzen mit unterschiedlichen Tiefenwurzeln und eine maximale Biomasse. Denn diese Trias hilft, organische Substanz in den Boden zu bringen und das Leben in der Unterwelt zu ernähren. Also Teile der Ernte wieder untervorflüchen, Humus, ja, kenne ich. All das erhöht die Fähigkeit, Wasser aufzunehmen. Ja, also, gut, wo sind die Afrikaner? Ja. Spielen nicht wirklich eine Rolle. Ne? Also wenn ihr jetzt... Dass wenn der Boden zu hart ist, ne? Dass man da kein Wasser mehr aufnimmt, dann muss man da Tiere drüber schicken, Herdentiere am besten. Die kacken das voll, treten die Kacke platt und dann bleibt der Regen wieder liegen, auch wenn viel kommt. Mhm. Aber ja, was weiß ich schon. Frau Baas gesagt hat, wir sind ein reiches Land. Warum kommt eigentlich nicht bei der Bemerkung irgendwie wie in der Neuverfilmung von Per Anhalter einfach dieses Watschen-Ding aus dem Boden und scheuert die alle, ne? Ohne dass ich ihr Gewalt wünsche, aber freundliches Scheuern, als Weckruf. Weil ein reiches Land muss keine 1.000 Billionen Euro Schulden aufnehmen. Das muss ein reiches Land nicht. Ja, schon, ja, ich will sowas dann halt. Klar, die machen ja auch andere Sachen im Militär und so weiter. Aber die Kosten in der Beziehung beim Sozialen sind ja auch aus dem Ruder gelaufen. Und sie sagt eben, dass die Leute nicht zu viel kriegen würden, dass irgendwie beides richtig ist. Weil der Einzelne kriegt vielleicht nicht zu viel, aber es sind viel zu viele, die was kriegen eben. Ne? Oder eben einen hohen Satz kriegen. Oder sie ist von der positiven Seite, es sind zu wenig, die was leisten, damit überhaupt jemand was kriegen kann. Kann man auch so sehen, ja. Und sie halt, hält halt einfach daran fest, dass wir ein so reiches Land sind und das uns dann leisten müssen oder so. Im Prinzip, wenn es weniger wären, wäre das im Prinzip auch so. In einem reichen Land hätte Dresden schon wieder eine der wichtigsten Brücken, zumindest als Behelf. Und in einer Woche wäre die fertig. In einem reichen Land würde ein Flughafen keine 30 Jahre dauern. In einem Reich und so weiter und so fort. Wir sind kein reiches Land. Warst du mal in der Schule, Bärbel? Alter, jetzt kommt so ein Zungenschlag rein, sagt sie, dass die Wirtschaft nicht läuft, weil die Sozialsysteme zu teuer sind. Das sehe ich nicht so, sagt was. Da musste ich jetzt auch mal gegenhalten. So. Gegenhalten. Das ist, glaube ich, so SPD-Sprechen. Ne? Die Avengers haben es ihr gesagt. Die Klima, die Wirtschafts-Avengers. Höfgen, Fratscher und wie sagen. Ja, ich meine, im Prinzip das ist das so ein bisschen Geplänkel hier, so politisches. Ich nehme das nicht so ernst. Weil die Kosten da aus dem Ruder laufen, das ist offensichtlich. Und dann wird das eben entsprechend auch ja so geregelt werden müssen oder so. Egal, was die dann sagt, kann sich da kreuz oder krumm stellen, wie sie will. Das hat es ja auch schon andere gegeben, die dann irgendwelche Wünsche hatten und die wurden auch nicht erfüllt. Also das ist, glaube ich, so ein bisschen Polittheater hauptsächlich. Ja, aber ein Land, das sich halt irgendwie für 700.000 Euro ein fucking neues Kanzleramt leistet. Und ja, man könnte sich auch über wichtige Sachen streiten, das stimmt schon, ne? Ja, also wir haben kein Einnahmenproblem, wir haben ein Ausgabenproblem. Mhm. Ne? Das ist so das, das Jungarzt-Syndrom. Ne? Ja. Irgendwie, wir sind ja die Besten und deswegen müssen wir alles auf höchstem Niveau machen und alles extra teuer und kompliziert und bürokratisch machen. Und ja. deswegen sind wir ja so gut. Ne? Und yeah. deswegen brauchen wir halt so viel Geld dafür. Ja, das ist eine gewisse Arroganz, die da rausspricht. Ne? Wir sind ein reiches Land. Ja, gut, wenn wir so ein reiches Land sind, dann sind wir wohl auch ein ziemlich korruptes Land, weil es kommt halt nicht wirklich an bei den Leuten. Ja, eine kleine Studie. Politically extreme individuals exhibit similar neural processing despite ideological differences. Und hier hat man im Endeffekt rausgefunden, anhand von bestimmten politischen Themen, auf das amerikanische politische Spektrum natürlich wieder, ne, weil dieser Gut und Böse gibt es überall, aber die sind halt sehr polarisiert an zwei Polen. Ne? Und da wurde halt rausgefunden, okay, die Extremisten, die unterscheiden sich in ihren Reaktionen wirklich nur marginal. Es geht halt um die Themen, aber es ist halt auch körperlich nachweisbar, ob jemand extreme Reaktionen zeigt. Ja, man kann quasi wie heißt das, die Hautreflexion irgendwie quasi messen. Ja, das deutsche Wort fällt mir jetzt gerade nicht ein. Und ja, einfach nur, es gibt einfach Leute, die sind so gepolt, die, wenn wir über bestimmte Themen reden, bestimmte Schlagworte hören, dann gehen sie direkt in einen emotionalen Modus über, also Kampf, Flucht, ne? Und denken nicht mehr rational über Sachen, sondern polarisieren sich und zeigen halt auch, je extremer jemand eine politische Haltung einnimmt oder für sich vereinnahmt, desto stärker zeigt es halt auch Hautreaktionen, ne, dass man das an der Hautspannung merken kann. Finde ich ganz interessant. Ja, und ja, wie gesagt, die Themen sind tatsächlich zweitrangig. Da gibt es andere Effekte, die halt diesen Extremismus in den Leuten begünstigen, sage ich jetzt mal. Kann man halt weiter dran forschen. Aber ist schon mal halt interessant, ne? Und ja, alle Extremisten sind gleich scheiße, ne? Das ist vielleicht auch eine Erkenntnis. Aber das ist jetzt eine Interpretation von mir. Ich finde es nur interessant, dass man es halt wirklich messen kann, wie extrem jemand ist. Die Hufeisenstudie ja. sozusagen. Ja. Weil, ja, die ja. sagen das auch immer wieder hier in dem, also man kann wirklich keine Unterscheidung machen anhand von der Ideologie. Kann man nicht. Man sieht es eindeutig, man sieht, wie extrem jemand ist, aber man kann anhand des Kontextes, kann man natürlich schließen, okay, ja, der ist jetzt, was weiß ich, für Waffen, gegen Waffen, für Abtreibung, gegen Abtreibung, war das noch ein kontroverses Thema, für Ananas, gegen Ananas auf der Pizza, ja, so, ne? Wahrscheinlich Israel und Palästina. Ja, was gibt's noch? Wenn ich schon Ananas höre. Ja. Würde nicht hingehen. Freizeitpark stößt Gäste ab, was ich eine absolut abartige Überschrift finde. Ich habe jetzt gerade nicht, weiß nicht, woher es kommt. Weil das Archiv ja, das. Ah, Rundschau, ja, okay. Ach so. Ja. Freizeitpark stößt Gäste ab. Was würdet ihr euch vorstellen? Was könnte ein Freizeitpark denn tun, um Gäste abzustoßen? Und der Price hat ja schon angedeutet, worum es geht. Er hat schon den richtigen Freizeitpark geraten. Und das ist auch ein wichtiger Hinweis für diese Fragerunde. Was ist falsch am Phantasialand? Ja, ich nehme an, die haben irgendwelche Figuren, so wie im Osten bei diesem einen Freizeitpark. Die hatten auch so Dunkelhäutige, die so ein bisschen sehr traditionell aussahen zum Beispiel. Mhm. Was denkst du, Preis? Du bist gemutet, aber... Ja, sorry, ich spekuliere gerade nicht. Ich bin mal gespannt. Okay, irgendwas Kolonialismus, weißt du... Genau. Der Mann hat recht und du hast auch recht. Nämlich das Hotel Matamba und die Black Mamba. Die sind nicht so, wie sie sein sollen. Ein schlichter Eimer in der Ecke und Petroleumlampen. So wird im Hotel Matamba im Phantasialand eine afrikanische Einrichtung dargestellt. Der Themenbereich Deep in Africa bietet Gästen verschiedene Achterbahnen, Fahrgeschäfte, Restaurants und ein Hotel. Verschiedene Achterbahnen bietet der Deep in Africa schon mal gar nicht. Der hat eine Achterbahn, die heißt Black Mamba und die fahre ich, wenn ich da bin, höchstens einmal, weil das ist zwar nett, aber es tut weh auf die Dauer. Fahrgeschäft, ich weiß gar nicht, ob es überhaupt noch ein Fahrgeschäft in Deepest... So. Nee. Wildwasserbahn ist Mexiko, Chiapas. Ach so. Ich glaube, das ist wirklich die einzige Attraktion. Aber man kann bei der Rundschau ja einfach mal Scheiße schreiben. Fällt halt sowieso keinem auf, außer jemandem, der nächstes Jahr 50-jähriges persönliches Jubiläum im Phantasialand hat. Kann man sich kaum vorstellen, aber so alt bin ich. Ja, und ich war also sicher 20 Mal da in der Zeit. Also ich bin schon ein kleiner Junkie. Ich bin mit dem Ding aufgewachsen. Auf der Website wirbt der Freizeitpark mit gemütlichen Safari-Zimmern mit einem Flair wie mitten im Dschungel. Von verschiedenen Seiten wird dieses Bild jedoch kritisiert. Und da kommen wir schon der Sache näher. Von verschiedenen Seiten. Also es hat mit großer Wahrscheinlichkeit gar nichts mit den Gästen zu tun. Nein, es hat überhaupt nichts mit den Gästen zu tun, sondern mit einer Aktivistin, Andrea Manuel. Und die hat mit BuzzFeed gesprochen. BuzzFeed. Gibt's das immer noch? Gibt's die noch? BuzzFeed Deutschland. Die Erzieherin und Aktivistin informiert aus Social Media über Rassismus. Ja, danke. Ich weiß genug. Das Hotel, das von einem deutschen Architekten entworfen wurde, würde das Bild widerspiegeln, das viele Menschen zu Afrika im Kopf hätten. Schwarze Menschen seien rückständig, würden in Stämmen in Lehmhütten leben. Genau das reproduziert auch das Hotel. Stereotypen aus der europäischen Kolonialzeit. Andrea, ich habe einen Kumpel, der regelmäßig in Tansania ist. Und der sagt, dort leben Leute in sehr primitiven Hütten. Außerhalb von größeren Ansiedlungen ohne Strom, wenn sie kein Solar haben. Ja, die haben ein Handy und so, aber die Hütten haben eine Feuerstelle davor. In einem der erfolgreichsten Länder Afrikas, in einem der friedlichsten und bestentwickelsten Länder Afrikas, leben noch viele, viele, viele Leute so. Ich weiß nicht, wo du dieses Ding hernimmst, dass das nicht so ist. Und dann hat natürlich die Rundschau gleich mal angefragt beim Phantasialand. Und das Phantasialand sagt, ja, schaut mal her, wir haben das schon mal nicht Afrika genannt, sondern Deep in Afrika, also verschiedene afrikanische Kulturen, unter anderem aus Mali, Kamerun und Burkina Faso, fließen in den Park ein. Tänzer sind authentische kulturelle Darstellungen, die da auftreten. Und es gäbe auch ja schließlich die anderen Bereiche wie Mexiko oder China. Aber die Aktivistin, die kann ich lassen, die sagt, nee, aber das gibt's erst seit 2009, ich kann das gar nicht glauben. Wer mir nie in Afrika war und dann mit den Kindern ins Afrika-Hotel geht, bekommt einen völlig verzerrten Eindruck. Afrika wird dabei auf ein Thema reduziert. Das ist ja nie so bei Themenhotels, ne? So ein Deutschland-Themenhotel irgendwo in China ist ja auch nicht nur bayerisch, ne? Und da haben die Kellner nicht Lederhosen an und Hüte auf und Schuhplatteln in der Pause, ne? Gott, das ist alles so. Diese Menschen wissen nicht, wie die Welt funktioniert. Und das Bild von Afrika sei auf einem Stand von vor 200 bis 300 Jahren stehen geblieben, sagt sie. Ich persönlich würde gar nicht hingehen, meine Familie auch nicht. Als schwarze Erzieherin würde ich mit Jugendlichen oder Kindern keinen Ausflug dorthin machen. Ja. Afrika ist ein Kontinent mit vielen Ländern, Städten, Sprachen, Kulturen. Man sollte die Gäste über die ursprüngliche Geschichte informieren und aufklären. Und das nicht auf seiner eurozentrischen... Weil ich dafür... Ja, aber die ursprüngliche Geschichte wird doch noch mehr von Hütten geprägt und so. Das ist so. Dann ist recht. Dafür fahre ich doch ins Phantasialand, damit ich Kolonialschuld vor Augen geführt bekomme. Die Wahrheit. Warum haben wir nicht überall sowas? Warum nicht da, wo ich Bananen kaufen kann, muss ich mir erst eine halbstündige Videovorführung von hier Stefan Ampalagan angucken, darüber, wie schlimm Bananen sind oder was, bevor ich eine kaufen darf? Wollen wir das so machen? Die Aufarbeitung der kolonialen Vergangenheit fordert sie und mehr über die afrikanische Geschichte sprechen in Deutschland. Was soll das bringen? Das können Leute machen, die sich dafür interessieren, wie du. Und Den Betroffenen müsse zugehört werden. Aber das würde bedeuten, sich einzugestehen, dass es rassistisch ist. Wenn es nach mir ginge, gäbe es solche Themenbereiche gar nicht. Weder afrikanisch, noch chinesisch, noch mexikanisch. Und jetzt gibt es auch eine Petition von der Sängerin Melane Nkulukulu. Afrika ist mehr als Kulisse. Sie sollen sich mit der schwarzen Community an einen Tisch setzen. Sensitivity Reader für Freizeitparkrides. 16.000 Unterzeichner, dieses Land kann zumachen. Dieses Land hasst Spaß. Dieses Land hasst Humor. In großen Teilen. Zumindest seine kulturpolitische Schickeria. Ihr seid alle die letzten Menschen. Wenn es nach euch ginge, hätte niemand Spaß. Sittenwärter, ne? Und dieses Hotel Matamba, wunderbar. Ich hatte bei im Chat nochmal Hotel Matamba, Entstehung und Architektur. Ne? Also ist das eine sehr positive Sache für Afrika. Es ist von der Dogon-Gesellschaft inspiriert, ne? Hat sehr viele Kunststile und sowas davon übernommen. Authentisch wohl, zumindest teilauthentisch, natürlich nicht Originalmaterialien. Aber ich glaube, das Problem ist, die Dogon sind eine patriarchale, patrilokale und patrilineare Gesellschaft, deren Gemeinden ein Dorfwert so vorstellt. Also die sind nicht nur patriarchal, die sind patrilokal und patrilinear. Patrilinear. Ja, also ne, König und Sohn. Genau. Und auch halt diese Forderung dann die anderen Themenbereiche, ne, die wischt völlig zur Seite. Wer noch nicht da war, es gibt da diesen China-Teil, da stehen so Pagoden und klassische Gebäude praktisch nachgebaut aus der chinesischen Architektur. Jede einzelne Kachel, jede einzelne Dachschindel, alle Schmuckelemente kommen aus Taiwan. Und jetzt kommen bitte die Leute, die sich betroffen fühlen. Also offensichtlich macht das Phantasialand da schon was. Und das schon seit den 80er Jahren, dass sie auf Leute zugehen und sagen, hey, wir wollen einen chinesischen Bereich machen, aber wir wissen nicht so genau wie und habt ihr eine Idee? Oh, ihr könnt uns Sachen, ja, machen wir. Also, reicht das nicht? Was noch? Muss echt vor jedem von diesen Parks ein Pranger stehen, irgendwie für irgendwen? Ist es wirklich, das erinnert einen an so Schulausflüge, wo man halt erst irgendwie 2 Stunden durch ein todlangweiliges Museum laufen musste und danach dann irgendwie nochmal zu irgendwas gegangen ist, wo die Kinder Spaß dran hatten. Sowas möchten die aus jedem Phantasialand pflichtmäßig machen, Phantasialand-Besuch. Oder halt neutral, ne? Gar keine Deko mehr am besten. Echt. Ich kann mir das so richtig gut vorstellen. So, okay, was machen wir? Fahren wir mit der Klasse nach Buchenwald oder ins Phantasialand? Ne? Geht so, ihr versteht, wo es geht. Ja. Ich war mit der Schule in Buchenwald. Und am Nachmittag sind wir dann ins Goethe und ins Schillerhaus gegangen. Das war ein gewisser Kontrast. Und im Goethehaus haben wir Loriot getroffen, und das habe ich schon mal erzählt. Aber ich erzähle es immer gerne wieder, weil es einer der besten Tage war, die ich je erlebt habe. Judith, altes Haus. Ja, aber Frau echt? Butler. Die Frau Butler hat ein neues Buch geschrieben. Butlers Dschihad. Bitte? Butlers Dschihad. Endlich hat sie endlich das Dschihad-Buch geschrieben. Atlas, nee, es hat einen anderen Titel. Habe ich jetzt nicht auf Schirm, muss man reinscrollen, dann findest du es vielleicht vor mir, bevor ich den Artikel aufhab. Wer hat Angst vor Gender? Genau, wer hat Angst vor einem schwarzen Mann? Oder wer hat Angst vor Virginia Woolf? Da lehnst du das angeblich an. Aber warum beschimpft die Philosophin dann alle Rechte? Alle als Rechte, die damit Probleme haben. Ja, also sie redet eigentlich dafür, dass ich doch mehr verstehen soll, aber eigentlich ist das ja schon immer ihr Tenor. Man muss alles zulassen, nichts ist fest, alles ist beliebig. Und eigentlich argumentiert sie da so weiter, aber der Autor hier, der zerreißt das oder verreißt das eben ziemlich und zieht das Ganze auf die, ja, auf so eine religiöse Ebene, das eben, und zeigt dann mal die Parallelen auf zu irgendwelchen religiösen Verhaltensweisen und Denkweisen und so. Völlig berechtigt und ja, ich brauche das Buch nicht, aber es ist bestimmt, trägt bestimmt demnächst wieder zum Diskurs stark bei, den man dann wieder nicht versteht. Und wenn man dann nachfragt, dann heißt es ja, dann musst du auch einen Butler lesen, damit du das verstehst oder so. Wenn man einen Butler gelesen hat, dann versteht man es immer noch nicht. Ne? So ungefähr läuft es ja. bei denen in dem Bereich, in dem Fachbereich. Ja, die Hoffnung, die bei IB am Ende auch blitzt, also es ist wohl eine Vorlage hier. Achso, ne, das wird immer das Wort, das ist klar. Die Tragik der Hauptfigur Martha besteht darin, dass sie aus ihrem nie eingelösten Wunsch, Mutter zu sein, mit Hilfe ihres Mannes George eine eingebildete Wirklichkeit macht und den Mutterschaftsfantasie gegenüber Dritten voreinander als Realität fingiert. Also eine Scheinschwangerschaft. Erst als George das Spiel aufkündigt und das nie zur Welt gekommene Kind symbolisch beerdigt, wird sie gewahr, dass keine Fantasie, kein Sprechakt und kein Spiel je von sich aus Realität schaffen könnte und dass das wahre Leben, das wirkliche Leben, sich vom Fantasierten dadurch unterscheidet, dass es enttäuscht. Ja, was eine tiefgreifende Erkenntnis, dass man eben nicht nur in der Fantasiewelt leben kann, ne? Auch heute mal getätigt von Frau Butler. Wisst ihr Bescheid, ne? Könnt ihr kaufen oder euch bitte ein bisschen sparen vielleicht. Der Link wurde mir zugeschickt von einem Zuschauer hier. Sehr nett, vielen Dank. Wer hat Angst vor Gender? Nee, Judith, wir haben keine Angst. Wir finden es lächerlich und haben es satt, weiterhin damit belästigt zu werden. Das ist eben so eine Fantasie. Ja, Gender, ne? Wehrpflicht, genau. Ne? Und weil das alles so beliebig ist, müssen dann trotzdem nur die Männer in den Krieg, ne? Die Frau Holle schreibt hier, zunächst wurden alle angeschrieben, die vom Januar 2008 geboren worden sind. Männer müssen das Schreiben beantworten. Das wird elektronisch möglich sein. Naja, am Rechner halt, sonst droht ein Budget, ein Bußgeld. Bei Frauen ist das antworten freiwillig. So, wer ist jetzt Frau, wer ist Mann? Frau sind alle die, die es geschafft haben, sich 2 Monate vor dem Krieg umzumelden oder so, ne? Glaube ich. So, nee, es war doch geil. Es gab so eine Einschränkung, ne? Sobald irgendwie ein bestimmter Bedrohungszustand gilt, darfst du dich nicht mehr Der Bedrohungszustand war nur eher unbestimmt, ne? Statt bestimmt. So, es hieß so nach dem Motto, wenn vor 2 Wochen oder 2 Monaten das schon absehbar so ungefähr ist, dass hier Krieg entsteht, dann nehmen wir das zurück oder so. So, auch eine Frechheit eigentlich, ne? Naja, solange der Merz an der Regierung ist. So muss man das machen, wenn man die Gefahr Soldaten weiter rekrutieren möchte mit Gewalt, ne? So ist es ja. Sobald es nicht mehr um Gedöns wie non-binäre, toilettengeschlechtergerechte, vegane Salami oder achtsame Frühsexualisierung von Kindern geht, gibt es nur noch Mann und Frau. So sieht's aus. Ne? Gut ausgedrückt, Frau. Ne? Ja, da helfen dann auch keine Sprechakte und nichts, ne? Da hat Robert da sogar recht. Ja, letzte Woche hatte ich ja drüber gesprochen, dass das halt mit dem Selbstbestimmungsgesetz halt auch so eine Sache ist. Hier wurde ja von dem einen Rechtsreferendar da argumentiert, dass man halt, dass die Standesämter halt über das Personenstandsgesetz das aushebeln können, wenn sie wollen. Und dass sie die Möglichkeit dazu hätten. Ob das jetzt so ist, wird sich noch zeigen. Da muss es ja erstmal Fälle geben, wo das passiert und dann müssen Gerichte da. Ja, jetzt, wo die Nachweise nicht mehr fällig sind, aber genau das Gleiche. Das muss auch nicht mehr nachweisen, ne? Sorry. Ja, und er sagt ja durch die Aussage, dass er gesagt hat, hier, er glaubt nicht an das Transgender-Zeugs und sowas, hat er quasi gezeigt, dass er es nur ausnutzt, um es ad absurdum zu führen. Und das würde halt reichen für einen Missbrauch nach Personenstandsgesetz und. Das Gleiche könnte man ja Wehrpflicht auch argumentieren. Ja, es also, ist aber das Gleiche. Okay, du musst 2 Wochen, bevor der Kriegsfall ausgerufen wurde, musst du dein Geschlecht geändert haben. Das ist der Stichtag oder sowas. Also das, keine Ahnung, wenn das wirklich massenhaft genutzt werden sollte, hoffen wir es mal nicht, dass wir in diese Situation kommen überhaupt, in dem Fall, dann werden die das nicht zulassen. Ja, aber sind doch genau die Zweifel an der Ernsthaftigkeit, die man mit der Abschaffung von irgendwelchen Attesten und so weiter eben weghaben wollte. Ne? Diese Zweifel an der Ernsthaftigkeit, das hat keiner zu prüfen. Weißt du? Also die ganze Argumentation fällt doch damit auch in sich zusammen. Aber wenn man prüft, ist es dann realistisch, dass das Bestand haben würde, wären wir in so einer ernsten Situation ernsthaft. Wie gesagt, was ich mir an den dass wir da hinkommen. Ja, aber warum haben wir es dann in nicht ernsten Situationen? Ja, das ist ja der Punkt. Wohlstandsgesellschaft, pipapo, Dingenskirchen. Ne? Ich finde, der Jungle Camper. Was ist Camper, denn Frauen, die sich zu Männern gemacht haben? Was ist denn mit denen? Müssen die dann auch dahin oder nicht mehr? Oder wie ist das jetzt? Ich finde, der Jungle Camper hat den besten Titel für den heutigen Stream irgendwie gerade in den Chat geschrieben, den wir hätten haben können, nämlich Maler rennt. Den finde ich sehr lustig und passt ja auch zu dem Thema hier, weil da geht es ja auch auf einmal drum, dass man sich ausweisen soll und irgendwie nachweisen soll, dass man auch wirklich Schotte ist unter dem Rock. Ja, aber welche Ernsthaftigkeit dahinter steckt und so. Das geht ja niemandem. Also, wenn ich jetzt rein Advokat des Teufels sage, dann in diesem Gesetz steht, dass das niemandem was angeht. Warum jetzt auf einmal? Wie geht aber das? Ja, bei hieß es doch vor Gericht, da kommen wir vielleicht noch zu, dass er irgendwie das nur ausnutzen würde oder so. Ja, aber wie kann das denn jemand unterstellen, wenn wir gleichzeitig dieses Gesetz haben, wo man sich durch einen Sprechakt verwandeln kann? Ja, das ist das grundsätzliche Problem an dem ganzen Gesetz. No, und das ist dann Willkürjustiz und das produziert man solche Gesetze bauen. Ja, eben, genau. Das ist das, wofür die Weltraumaffen die ganze Zeit gewarnt haben. Ja. Jeder Vernünftige hat das gemacht, auf jeden Fall, weil das ist das ist offensichtlich. Aber es ist halt genauso offensichtlich, dass es auch andere Gesetze gibt und über andere Gesetze kann man das auch wieder aushebeln, wenn man es denn wirklich will. Ja. Ne? Und nochmal, also in so einer ernsten Situation würde, ich glaube, da wird sich keiner drauf berufen, weil keiner dran glauben wird, dass der Staat sich dran halten wird. Punkt. Ne? Weil in der Luxussituation für einzelne Personen, ja, kein Problem, aber als gesellschaftliches Massenphänomen, was es ja noch nicht, ne? Also es ist ja noch nicht jeder Dritte oder so, ne? Deswegen, das wird der Staat nicht zulassen. Ja. Ja, ich habe bezüglich der Wehrpflicht oder was anderes gedacht, nämlich, dass sie jetzt beschlossen oder auch tätig machen, dass sie die Leute so schnell einbürgern, nach 2-3 Jahren schon einbürgern. Das Erste, was sie hinkriegen, ist der Musterungsbescheid. Das ist bestimmt lustig für die. Ja, und dann können die für ihr neues Vaterland erstmal in den Krieg ziehen oder so. Also das klappt bestimmt, bin ich ganz fest davon überzeugt. Ja, zynisch könnte man sagen, es ist eine Remigrationsmaßnahme vom März. Ne? Aber ich bin ja nicht zynisch. Ja, ich lese gerade aus Berlin frische Nachrichten. In Lichterfelde haben 2 Männer in einem Auto gesessen und sich gestritten. Dann hat der Fahrer hat dann die Hand des Beifahrers ergriffen und ihm so lange in den Finger gebissen, bis die Kuppe abgetrennt war. Dabei hat er die Kontrolle über das Auto verloren. 3 Fußgänger erfasst. Der Beifahrer ist blutend aus dem Auto geflohen, der Täter ist weitergefahren, dann hat er einen Fahrradfahrer getötet und dann ist er festgenommen worden, als er an einer Baustellenabsicherung irgendwie abgeprallt ist. Fucking Scheißdreck, ey, jeden Tag. Jeden Tag und es wird immer schlimmer. Zum Kotzen. Ja, andere haben andere Sorgen in Berlin, nämlich meine Busenfreundin Simone Dede Ayivi, ihrerseits bekannt für die Kolumne Diskurs, Pogo und Theaterarbeit im intersektionalen Spektrum. Der Netzaktivismus hat sich abgenutzt und die Überschrift darüber ist linker Protest im Internet. Vielleicht liegt das auch einfach daran, dass halt nicht mehr so viele Leute sich von eurer Scheiße bluffen lassen oder von euren Drohungen oder von euren Gebetsmühlen. Euren Lügen, den Übertreibungen, der offensichtlichen Politiknähe und vielen anderen Sachen. Die Leute merken, dass wir die auch bezahlen müssen. Also die diese ganze Scheiße, die ihr macht. Ich fände es ganz lustig. Ich glaube, das hier ist ein Foto von einer Artikel 13-Demo oder sowas. Wir sind die Bots, Save the Memes, Piraten wählen, etc. Also ist schon mal, finde ich schon mal so ein bisschen. Ist das linker Aktivismus, Save the Memes? Naja, das war, muss man wirklich sagen, das war wirklich eine andere Zeit. Ne, Artikel 13-Demonstration, da haben die Leute wirklich gecheckt, so, hey, das betrifft mal alle. Und das ist irgendwie wichtig, das ist was, ein wirklich wichtiges Thema. Ne, nicht irgendwie, keine Ahnung, diese Partei ist blöd. Das haben wir ja leider seitdem nicht mehr gesehen, außer halt für diese ganze Klimaangelegenheit. Ne? Wobei das ja ein wirklich wichtiges Thema ist. Weiterhin übrigens, ne, Artikel 17 jetzt. Ich glaube, ich habe einen Netzaktivismus-Burnout. Dabei ist es meine Leidenschaft, den Kapitalismus vom Sofa aus zu bekämpfen. Aktivismus im Netz ist niedrigschwellig, man ist flexibel, muss sich morgens um 5 in den Demobus steigen. Das Tool hat man eh in der Hand und die Reichweite des Protests lässt sich direkt ablesen. Widerstand im Netz ist einfach und schnell, manchmal zu schnell. Bisschen wie Fast Food, man haut sich mit großer Dringlichkeit schnell viel rein, danach ist eben übel, aber der Hunger trotzdem nicht ganz gestillt. Das ist Aktivismus für dich, oder was? Schnell einen Burger holen und die reindrücken. Ich Ein dünner Vergleich, ey. Ich will das Internet nicht den Rechten überlassen. Vielleicht habe ich immer weniger Lust, meine Zeit damit zu verbringen, Algorithmen zu pushen und mich Milliardärsplattformen zu unterwerfen. Oh Gott. Fühlst du, wie unterdrückt ich bin? Ich bin unterdrückter als du, hörst du's? Der flexible, leichte Zugang fühlt sich inzwischen an wie eine ständige Verpflichtung. Das ist nur in deinem Kopf, Simon. Nur in deinem Kopf. Das sind neurochemische Prozesse. Und die kannst du durch Routinen ändern, beenden oder formen. Aber halt nicht, indem du da sitzt. Und sagst, ich will aber eigentlich Netzaktivismus, aber vielleicht... Und daraus dir was aus dem Hirn drückst, was du dann den Leuten so lesen gibst, was überhaupt keinen Belang hat. Das wiederum erinnert an Arbeiten im Homeoffice. Das verspricht Freiheit, aber macht, dass du auch am Wochenende deine E-Mails checkst. Ich arbeite jetzt seit 3 Jahren im Homeoffice und ich werde einen Teufel tun und am Wochenende meine E-Mails checken. Aber gut, Simon, ich würde auch einen Teufel tun, mein Teams oder mein Outlook auf mein Privathandy zu packen. Ich meine, wenn du so doof bist, dann musst du die Konsequenzen deiner Entscheidung tragen. Das wäre der Katz, wird das vorausgesetzt als Aktivismus. Wahrscheinlich. Ja. Dazu kommt moralischer Druck. Mehrmals las ich Diskussionen darüber, wie feige oder unsolidarisch es wäre, diese oder jene Petition nicht unterzeichnet zu haben. Bevor ich überhaupt mitbekommen habe, dass es eine solche Petition gibt. Wahrscheinlich ging sie unter zwischen all den anderen Petitionen, Sharepics und Mobi-Videos. Ich bin alt und dann im Mobi-Video stelle ich mir vor, dass so ein Glatzkopf mit einer Brille elektronische Musik macht. Aber ich glaube, sie meint Mobilisierungsvideos. Noch ältere Leute denken an einen weißen Hai, aber an einen weißen Wal, aber das würde zu weit führen. Weil die Formate immer gleich sind, fällt mir auch oft nichts Besseres ein, als immer die gleichen Leute mit großer Reichweite zu bitten, mir schnell ein Video aufzunehmen. Um zur anstehenden Demo zu mobilisieren. Na, die freuen sich auch schon. Oh Gott, das ist wieder die Aiwi. Oh, das ist da die Demo nächste. Oh, die will wieder. Nee, ich habe keine Lust. Kann der Schweighöfer das nicht machen? Ich bekomme selbst einmal im Monat eine solche Anfrage. Ich will mir nicht ausmalen, wie viele Max Czolek bekommt. Oh yeah. Also, wenn ich für was mobilisieren würde, wärt ihr beiden die Letzten, die mir ein Video aufnehmen. Vielleicht tröstet euch das. So richtig Bock scheint niemand mehr zu haben. Die Stimmung im Netz ist schlecht. Damit meine ich nicht die Präsenz von rechten Trollen, Bots oder rechten Trollbots. Oh, geile rhetorische Figur, Simon. Wir können uns den Tag auch untereinander vermiesen. Statt linker Netiquette gibt's die algorithmusoptimierte, kalkulierte Provokation, die sich von der Wut der GenossInnen ernährt. Oder Accounts, deren Game daraus besteht, zu erzählen, wie problematisch andere Linke sind. Man hat fast das Gefühl, seid ihr außerhalb eures Teiches? Niemanden mehr kriegt, den ihr schlachten könnt? Fresst ihr euch gegenseitig in eurem Eimer, wie die Piranhas? Aber boah, vielleicht irre ich mich auch. Viel Zeit auf Social Media zu verbringen, führt nicht mehr dazu, dass wir uns verbunden fühlen. Das hat es noch nie, Simon. Es lässt uns politisch vereinsamen, auch wenn man für eine gemeinsame Sache kämpft. Am Ende sitzen wir alle alleine vor unseren Geräten. Zum Glück habe ich dafür einen Ausgleich außerhalb des Internets. Das ist aber nicht für alle möglich. What? Hast du mal was? Mal draußen Gras anfassen vielleicht? Einfach rausgehen? Einen Hund streicheln oder so? Da sind wir wieder beim großen Vorteil, die Zugänglichkeit. Mehr ins direkte Gespräch zu kommen, sich bei Veranstaltungen zu treffen und mit Forderungen auf die Straße zu gehen, ist also nur ein Teil der Lösung, an der nicht alle teilhaben können. Für viele ist das Internet die einzige Möglichkeit, Zugang zu Informationen, politischem Ausdruck und Austausch zu haben und mit Gleichgesinnten im Kontakt zu bleiben. Was glaubst du, wie das früher war? Wie stellst du dir denn politische Willensbildung vor deiner Geburt vor, Uschi? Glaubst du, sie haben alle aufgegeben? Ja, da müsste ich jetzt Oh, da müsste ich wahrscheinlich die Straßenbahn nehmen. Oder noch früher, oh, da müsste ich das Pferd nehmen und zur Bürgerversammlung reiten. Fuck. Faul bist du. Das ist sonst nix. Gerade für sie sollten wir das Netz zu einem guten Ort machen. Was mache ich nun mit diesem Burnout? Mal entspannen, das könnt ihr am besten wirklich. Pause machen, das könnt ihr wirklich gut. Und an kreativeren Online-Protestformen arbeiten. Doch bis ich da weiter bin, würde ich euch vorerst noch um Mobi-Videos bitten. Ihr habt voll Bock, ihr so ein Mobi-Video zu schicken. Was weiß ich, hier dieses Cover von Mission Impossible oder so. Simon, DD, Aivi, aus Berlin. Ach ja, sie ist so eine Perle, ne? Das ist Berlin. Die Simon ist die Teil der Berliner Seele. So wie Graham Linehan Teil der britischen Seele ist. Wen ich kenne, er hat Father Ted, heißt das, glaube ich, das erste, was er geschrieben hat. Und die IT-Crew? Nee, wer heißt IT-Crowd? Scheiße. Der Nerd steht dumm da. Ja, ich glaube Kraut. IT-Crowd, ne? Hat er geschrieben, wir haben ihn kennengelernt als einen der standfestesten Gegner von Gamergate, der gesagt hat, ihr seid alle fiese Psychopathen, die Frauen hassen und so weiter und so fort. Aber House of Turns Table, inzwischen ist er jemand, der eher auf Seite der Meinungsfreiheit steht, weil er selber halt am eigenen Leib erfahren hat, dass man ganz schnell den Wölfen zum Fraß vorgeworfen wird, wenn man die falschen Sachen sagt, oder? Allein was Transfeindliches, oder was hat er gesagt? Das hier ist jetzt was Transfeindliches, was ihm zur Last gelegt wird, aber ich weiß nicht genau, was zu seiner Cancelung damals im Bereich Woke Blase geführt hat. Ich weiß nur, dass er irgendwann angefangen hat, Sachen zu sagen, wo ich dachte, hä, ist das dieser Linehan von früher, Glinner? Oh ja, das ist er. Warum sagt er auf einmal vernünftige Sachen? Die IT-Crowd klingt wie ein deutscher Spin-off, sagt First Haube. Ja, da sollte man vielleicht mal mit den Produzenten sprechen. Könnte lustig sein. Obwohl ich die Serie, muss ich wirklich sagen, ich habe 3 Folgen geguckt oder so, aber ich bin auch nicht so ein Serienmensch. Ja, also man kennt ihn vielleicht nicht, aber man sollte das wissen. Man sollte seinen Namen kennen. Der irische Comedian und Co-Creator der populären Sitcoms Father Ted und IT-Crowd. War lange einer der erfolgreichsten Comedy-Autoren in Vereinigten Königreich. Warte mal, ich übersetze mir das hier in meiner Kopie mal gerade. Ah, ich habe den falschen. Nee, habe ich nicht. Dann übersetze ich jetzt das hier. Kann ich nicht? Auch gut. Wunderbar. Genau, dann ist er zu einem der größten Kritiker der Transbewegung, der Transideologie in Großbritannien geworden. Man hat ihm unterstellt, eine IT-Crowd-Episode 2008 sei transphobisch gewesen, bei einem Rerun, lustigerweise. Beim ersten Mal hat das keiner gesehen. Ja, 15 Jahre her oder was, hat sowas auszugraben. Und dann hat er auch noch Leute applaudiert, die bei der Pride-Parade Banner getragen haben, auf denen stand Transaktivismus löscht Lesbianismus aus. Also, ja. Und seitdem ist er halt brutal beschossen worden aus dem Lager mit allem, was geht. Ja, und das gipfelt jetzt darin, dass er halt Montag festgenommen worden ist von der Polizei, als er nach Heathrow, in Heathrow gelandet ist, in London. Und man hat ihm nicht mit 1 oder 2 Leuten dort vor dem Flugzeug aufgewartet, sondern man hat gleich 5 geschickt. Als ich die Polizisten zum ersten Mal sah, musste ich lachen. Ich konnte nicht anders. Erzählen Sie mir nichts, Sie wurden von Transaktivisten geschickt. Die Beamten reagierten nicht. Und das war fast den ganzen Tag so. Unter den einfachen Leuten herrscht eine Art höfliche Verblüffung. Durchaus professionell und sogar freundlich, aber die meisten hatten absolut keine Ahnung, worum es hier ging. Freundlich, weil die Beamten sahen, wie aufgebracht ich war. Als sie mir meine Rechte erklärten, senkte sich ein roter Nebel herab. Und ich wäre beinahe zu einem dieser Bodycam-Videos geworden, in denen man nicht glauben kann, dass der Täter nicht einfach tut, was man ihm sagt. Danach behandelten sie mich sanft. Sie organisierten sogar einen Transporter, der mich auf dem Rollfeld abholte, damit ich nicht wie ein Terrorist durch den Flughafen geführt werden musste. Kleine Gnaden. Auf der Polizeiwache Heathrow wurden mein Gürtel, meine Tasche und meine Geräte konfisziert. Dann führte man mich in eine kleine, grün gefließte Zelle mit einer Pritsche, einer silbernen Toilette in der Ecke und einer Nachricht von Crime Stoppers an der Decke neben einem Hohlspiegel, der vermutlich dazu dienen sollte, einen über seine Lebensentscheidungen nachdenken zu lassen. Wie durch ein Wunder, wahrscheinlich weil ich während des Fluges nicht geschlafen hatte, schaffte ich es einzunicken. Nach 10 Stunden in der Premier Economy war es eine echte Erleichterung, mich endlich auszustrecken. Das vertrieb mir die Zeit, obwohl ich immer wieder aufwachte und mich fragte, ob das alles wirklich passierte. Später, während des Verhörs selbst, änderte sich der Ton. Wenn er da pennt, kann er zum Zeichen so ein gutes Gewissen eigentlich, ne? Der Beamte, der das Verhör führte, fragte nach jedem einzelnen der schrecklichen Tweets mit der Art von Ernsthaftigkeit, die normalerweise ernsteren Themen wie, oh, ich weiß nicht, Kriminalität vorbehalten ist. Ich erklärte, dass der Tweet mit dem Schlag ein ernst gemeinter witziger Einwand war. Männer, die Frauenräume betreten, sind Täter und müssen mir jedes Mal zur Rede gestellt werden. Der Schlag in die Eier bezog sich auf den größten Unterschied zwischen Männern und Frauen, wobei die Eier für eine Frau, die ihre Rechte verteidigt, eher auf Schlaghöhe liegen und ganz sicher kein Aufruf zur Gewalt sein sollten. Nicht gerade mein bester Kommentar, da eine der Beamtinnen meinte, so klein sind wir nicht. Er erwähnte transsexuell. Ich fragte ihn, was er damit meinte. Menschen, die das Gefühl haben, ihr Geschlecht sei anders als das, was ihnen bei der Geburt zugewiesen wurde. Ich sagte, bei der Geburt zugewiesen, unser Geschlecht ist nicht zugewiesen. Er nannte es Semantik. Ich sagte ihm, er benutzte Aktivistensprache. Der Schaden, den Stonewall der britischen Polizei zugefügt hat, wird Jahre brauchen, um behoben zu werden. Schließlich kam eine Krankenschwester, um dann hier zu sehen, und stellte fest, dass mein Blutdruck über 200 lag. Schlaganfall-Gefahr. Der Stress, wegen Witzen verhaftet zu werden, bedrohte mein Leben buchstäblich. Also wurde ich in die Notaufnahme gebracht, wo ich jetzt dies schreibe, nachdem ich etwa 8 Stunden unter Beobachtung verbracht habe. Und hier sind auch nochmal, hier ist nochmal die Geschichte, die er meinte: If a trans-identified male is in a female-only space, he's committing a violent abusive act. Make a scene, call the cops, and if all else fails, punch him in the balls. Dann haben wir ein weiteres Foto mit einem Auflauf von Trans-Aktivisten, wo er nur drüber geschrieben hat, ein Foto, das man riechen kann. Und er hat geschrieben, ich hasse sie, Misogynisten und Homophobe, F sie. Diese Sachen werden ihm zur Last gelegt von der Polizei. Ja, die Polizisten selbst verhielten sich während der gesamten Farce größtenteils durchweg anständig. Einige waren sogar Father Ted-Fans. Gott sei Dank hatte die katholische Kirche nie die besondere Beziehung zur Polizei, die Transaktivisten zugestanden wird. Die männlichen Beamten waren meist höflich, aber sichtlich verblüfft von der Politik. Sie machten einfach ihren Job, so verrückt dieser auch geworden war. Die weiblichen Beamten schienen mehr im Bilde zu sein, was tatsächlich passierte. Eine erwähnte den Fall Sandy Peggy auf eine bestimmte Art und Weise und mir wurde klar, dass ich unter Freunden war, wenn sie es auch nicht zugeben konnten. Ja, und die Kautionsauflage, die sie ihm gemacht hat, damit er gehen darf, war, dass er nicht mehr auf Twitter posten darf, solange das in der Schwebe ist. Muss man sich auch mal vorstellen. Ne? Ich meine, sie haben glücklicherweise nur gesagt, nicht auf Twitter und nicht im Internet, deswegen kann er es auf seinem Substack, von dem ich hier vorlese, schreiben, was er will. Ja. Und es gibt wohl eine Person, die ihn schon länger hart verfolgt, das ist ein Ex-Polizist oder eine Ex-Polizistin, je nachdem, auf welcher Seite der großen Spaltung man steht. Diese Person wurde wegen ihres Online-Verhaltens von der Polizei gefeuert, also ja, und stellt halt Linehan nach und jemand hat ihm den Tipp gegeben, dass die Person sich damit gerühmt hat, dass sie diejenige ist, die für seine Verhaftung am Flughafen, ja, gesorgt hat. Ja. Und die Transmenschen sagen alle, wir möchten nicht, dass Menschen in unserem Namen verhaftet werden wegen sowas, glaube ich, die meisten. Ich denke auch, ja, natürlich. Ja. Genauso wie die meisten Afrikaner halt sagen werden, ja, ich fahre mit der Achterbahn, macht doch Spaß, willst du mir auf den Sack gehen? So ungefähr, ja. Ja. Aber es wird immer eine Andrea Dingsbums geben und es wird immer irgendwie, es wird immer solche Leute geben. Ja. Tja, solange die Leute auch gefeiert werden. Wie hier zum Beispiel. Ja, ah, ja. Blut irgendwie, vielleicht mit einer mit einer Kolumne oder so. Vielleicht auch noch zu, ist eine andere Story gewesen. Hier in Alberta, in Kanada, wurden hunderte von Büchern aus Schulbibliotheken und Klassenräumen verbannt. Getroffen hat das Verbot Klassiker wie Aldous Huxleys Schöne Neue Welt, George Orwells 84, aber auch Margaret Atwoods Dystopie at Handmaid's Tale. Die erste jüngst als Serie bei Netflix große Erfolge erzielte. Die Kanadierin Margaret Atwood protestierte unter anderem mit einer Kurzgeschichte gegen Zensur, die sie dann auf X veröffentlichte. Ja, das ist natürlich auch ein hilfloser Move, sozusagen dann eine Geschichte zu veröffentlichen, die wirklich irgendwie ähnlichen Inhalt hat, wie das hier mit der Zensur. Und es ist peinlich, ne? Fehlt ja nur noch, dass sie verbrennen, sozusagen. Und ja, verbannen heißt natürlich in dem Fall nur aus öffentlichen Bibliotheken oder so verbannen, aber schlimm genug, finde ich auch. Also ich meine, die Bücher sind doch auch lehrreich. Doch wirklich lehrreich. Ja, aber eben scheinbar lehren sie das Falsche oder so, dass dann nicht irgendwann jemand trotzdem auf diese Ideen kommt oder diese Gedanken hat, wie sie da auch ähnlich verewigt sind in diesen Büchern. Das lässt sich natürlich nicht ausschließen, ne? Aber sie versuchen es erstmal offensichtlich. In Kanada zuerst und ja, in England ist es auch nicht viel besser. Oder bei uns. Wo es eine richtige Propagandashow im Prinzip, die nicht funktionieren kann. Einfach. Schöne neue Welt 1984 und der Handmaid's Tale aus Schulbibliotheken verbannen. Wie krank ja, sind man die da Kanadier Schüler inzwischen eigentlich? Was will man sich da bloß für Schüler ranzüchten? Ja. Das ist wirklich erschreckend. Aber wir kommen nachher zu noch, ja, also in Deutschland sind wir auf einem guten Weg. Ich erinnere dann nachher nochmal dran. Ja, in Kanada muss man dazu sagen, die haben das jetzt zurückgenommen. Also es war eine Jugendschutzinitiative, wo das Ganze, also da, das wurde halt mal wieder als Grund vorgeschoben, um zu zensieren, der Jugendschutz. Und jetzt nur Bücher, die pornografische Bilder haben, also nicht pornografische Umschreibung, sondern wo auch pornografische Bilder drin sind, die werden aus den öffentlichen Bibliotheken genommen. Also so billig. Und die ganzen anderen dürfen halt wieder bleiben. Wie schlimm, du bist alt. Die Bravo-Fotos und so. Ich bin genauso alt, wenn ich darüber lachen muss. Verdammt. Smack my bitch up. Smack my bitch up. Ja, eine lustige Doku von ARD. Ich hab's mir angeguckt. Hab ich mir kurz vor der Sendung nochmal gegeben. Und ja, es gibt einige bekannte Gesichter. Die Veronika Kracher ist zum Beispiel dabei. Ist ja immer gern gesehen hier, aber ist jetzt eigentlich nicht so ein großer Erkenntnisgewinn von was sie sagt. Ich habe mal, wir könnten ja vielleicht mal. Ja, überhaupt wird es da etwas an Erkenntnisgewinn. 25 oder? Gucken, wenn überhaupt wollen. Das Problem ist ja, dass wir hier nicht gucken können aktuell vernünftig. Achso, ja, okay, dann lassen wir das. Dann kann jetzt ich ja kurz erzählen, worum es geht. Die ist aber nicht so streng wie ZDF. Also, naja, okay. Also, die Dokumentation ist halt wie so eine Story aufgebaut, ARD Story, und hauptsächlich haben wir zwei Protagonisten. Das eine ist ein junger Typ, der quasi online in diese Manosphäre geraten ist und aber überhaupt nicht irgendwie extrem wirkt und ganz ruhig halt drüber redet, so, ne, halt irgendwie Fitness und ja, Frauen und Männerbeziehungen und sowas. Und ein 17-jähriges Mädchen, die war 4 Jahre lang mit einem Typen zusammen und der ist auch in diese Manosphäre geraten und hat sich halt irgendwie von ihr entfremdet. Und sie ist natürlich ganz herzzerbrochen. Und dann, was ich noch interessant fand bei dieser Doku, ganz viele Szenen wurden quasi per KI generiert. Ja, so comic-mäßig. Teilweise die Leute, die auch interviewt werden, ne? Also der Typ und das Mädel, die werden halt unkenntlich gemacht. Aber andere Interviewende, dann hast du halt diese Interviewszene und dann geht das Ganze in so einen Comic über, was ich auch seltsam finde. Und die Bösewichte sind Andrew Tate in der ersten Hälfte der Doku und Maximilian Krah in der zweiten Hälfte der Doku. Ja. Und was erfahren wir? Okay, die denken, Frauen sind alle böse und man kann sie schlagen und hauen und wenn man das macht, dann denken sie, sie gehören einem und solche Sachen wurden hier halt. Dann wählt man AfD. Ausschnitte von Andrew Tate beispielsweise. Ja. Klar, ne? AfD, AfD, AfD. Ja. Ja. Ja, ich fand besonders auffällig, an einer Stelle hatten sie dargestellt, dass die jungen Männer eher so stark nach rechts gerückt werden, ideologisch sozusagen, ohne eben darzustellen, dass die jungen Frauen alle noch viel weiter nach links gerückt sind, ideologisch. Also da wurde natürlich wieder die einseitige Schuldschiene wie die Männer eröffnet. Ne? Also ein ganz unterirdisches Werk eigentlich, sozusagen geschustert. Also ich fand einen Teil auch ganz interessant, vielleicht kann man es ja nächste Woche dann nochmal gucken, in ein paar Minuten Ausschnitt, weil ein Experte, der da war, den wir auch kannten, den Namen ist mir jetzt natürlich wieder entfallen, ein Typ, der hat was gesagt und der hat das Ganze eigentlich relativiert. Seine Aussage war eigentlich so, ja, so schlimm ist es auch wieder nicht, mit anderen Worten. Was ich sehr lustig fand, nachdem dieser Popanz da aufgebaut wurde. Ja, aber wir wissen ja, dass es, wenn irgendwelche Männer Probleme mit Frauen haben, dann kann das nur passieren, weil die irgendwie online Manosphere, Andrew Tate, Red Pill Content sich gegeben haben. Ja, vor allem gegen diese Gruppen, die irgendwie Frauen schlecht behandeln oder so. Für so einen Bericht oder eine Dokumentation, was auch immer das sein sollte, schon wenig eben Interesse daran, woran es denn liegt oder so. Ne? Also Auswirkungen und Gefühle welcher Leute damit, wenn jemand mit so Sprüchen kommt oder so, was in den Sprüchen ist, ob da was dran ist oder nicht und inwieweit oder, ne, das hat alles eben, ist völlig irrelevant offensichtlich für unsere Rechercheure von ARD. Ja, peinlich oder schlecht. Ja, da hast du halt diesen Jungen, der so sagt so, ja, also ich achte halt mehr auf mich und mache mehr Sport und denke nicht so viel drüber nach, was andere Leute von mir halten, und das wird dann so dargestellt, als ob der jetzt so ein Opfer der Radikalisierung ist irgendwie. Und wie gesagt, der hat nicht wirklich großartig was Kontroverses gesagt. Ja, ich habe das mal meiner Schwester und ihrer Tochter gesagt, dass ja in der Männersphäre empfohlen wird, sich nicht so nach dem Urteil der Frauen zu richten. Da haben sie mir doch beide stark zugestimmt. Ne? Also es ist halt alles nicht so einfach, wie die ARD es sich so vorstellt hat. Dass da dann irgendwelche Verschwendung hier immer wieder. Dass da irgendwelche Männlichkeits-YouTuber ihren inneren Affen kanalisieren und dann einfach irgendwie einen raushauen und auf den Tisch klopfen und ihr Testosteronüberschuss präsentieren und sowas. Ja klar, da kann man immer zeigen, kann sich drüber lustig machen. Ne? Aber ja klar, der Tät ist nicht unbedingt das Vorzeigebeispiel, und das zeigen sie mir immer vor. Und die vielen anderen Leute, die da rumkrebsen und so weiter, die werden eben nicht gesehen, nicht belohnt. Und, ja. Das ist eben Quatsch, ne? So auf die Art. Wenn es doch nur was gäbe, was das lösen könnte. Ja, was eben auch fehlt dabei, ist eben ein bisschen Vertrauen darin, dass die Leute schon selber einschätzen können, ob das Propaganda oder Müll oder falsch oder richtig ist oder so. Also dieses Vertrauen ist völlig verloren gegangen. Ne? Und dementsprechend sind ja auch die Berichte. Also jemand meinte doch neulich noch, dass es vielleicht am allgemeinen Niveau liegt, dass der Zuschauer auch was Tiefgreifenderes nicht mehr vertragen würde, wenn die Leute, weiß ich nicht genau. Das ist auch lustig. The Marriage Effect. Eine weit verbreitete Sichtweise ist, dass Zusammenhalt und Mutterschaft Frauen unglücklich macht. Ja, The Atlantic ist ja was auf der Spur, glaube ich. Also dieses Narrativ, dass Bindung und Mutterschaft Frauen unglücklich machen. Und dann sagt hier die Autorin, neue Daten suggerieren, dass das Gegenteil richtig ist. Verrückt, oder? Ich meine, ja, wenn man alte Daten anguckt, wo Frauen immer Kinder gekriegt haben und Männer, die meistens geschwängert haben, dann lag das da auch schon auf der Hand oder so, oder? Oder geht es nur um Heiraten? Egal, sag mal. Ja, aber nee, es geht vor allem um Kinder. Also, Und ja, wer hätte es gedacht, also außer uns und vielen anderen Menschen, Frauen mit Kindern sind erfüllter. Sie kriegen zwar ihr ganzes Leben erzählt, das ist nicht so. Sie sagt halt, was wir gefunden haben in der Studie. 3000 amerikanische Frauen, 25 bis 55 Jahre, von der YouGov durchgeführt im März 2025. Verheiratete Mütter sind glücklicher als unverheiratete Frauen und verheiratete Frauen ohne Kinder. In dieser Umfrage haben 19% der verheirateten Frauen gesagt, dass sie sehr glücklich sind. Nur 11% der Frauen, die ohne Kinder verheiratet sind, haben das gesagt und 13% der nicht verheirateten Mütter und 10% der nicht verheirateten Frauen ohne Kinder. Also es gibt eine gewisse ein pyramidales Abnehmen. Außerdem haben verheiratete Mütter deutlich öfter gesagt, dass das Leben meist oder immer ein schönes Leben ist. Deutlich öfter als die anderen drei Gruppen. Die Zahlen sind für Alter, Familieneinkommen und Bildung begradigt worden sozusagen und umgerechnet worden, sodass man halt die Faktoren da nicht drin hat. Genau, so. Und sie sagt halt, es ist auch nicht das erste Mal, dass diese Ergebnisse dabei rauskommen. Es gibt auch diesen General Social Survey und das ist eine sehr, sehr respektierte Quelle. Und auch dort sagen verheiratete Mütter und Väter und ihre Väter, Väter, dass sie deutlich öfter sich selber als sehr glücklich bezeichnen würden als unverheiratete Leute und Menschen ohne Kinder. Entschuldigung. Eine andere, vor kurzem erschienene Studie sagt, dass verheiratete oder verpartnerte Mütter ein deutlich geringeres Risiko für öfteres Auftreten von Depressionen oder Angstgefühlen haben, dann als die Menschen in den anderen drei Gruppen. Und dann sagt sie, ja, es könnte aber auch sein, dass nicht das Verheiratetsein das Glücklichsein produzieren, sondern dass es andersrum ist, dass die glücklicheren Menschen eher heiraten. Und es gibt auch dazu eine Studie, die vorher die Glücklichkeitslevel vor der Heirat gemonitort hat von den Leuten. Und sie sagen, dass sie trotzdem die Aussage treffen können, dass die Heirat in glücklicheren Menschen und in einem weniger intensiven Abnahme von Zufriedenheit mit dem eigenen Leben, wenn man älter wird, resultiert. Ja. Und dann sagen, ja klar, es gibt natürlich auch viele Mütter, die sagen, 6 von 10 Müttern sagen, sie hätten gerne mehr Zeit für sich selber. Und das sagen nur 4 von 10 Müttern ohne Kind, wobei ich mich frage, warum hast du keine Zeit für dich, wenn du die haben willst, aber gut. Ja, und dann gibt es noch Aussagen wie, ich habe eine klare Vorstellung von meinem Sein hier auf der Welt und warum ich hier bin, 28%. Nicht verheiratete Mütter sagen das mit 25% und nur 15% der Frauen ohne Kinder stimmen dazu. Mütter waren auch deutlich eher dabei zu sagen, mein Leben fühlt sich an, als hätte es einen Sinn, als Frauen, die keine Kinder haben. Ja, wer hätte es gedacht, ne, dass irgendwie eine Ja. stabile Familie, Nachkommen und sowas in unserem evolutionären Gehirn etwas wie Zufriedenheit auslöst. Hätte keiner drauf kommen können. Ist halt schwierig, wenn man die Geschlechter gegeneinander aufhetzt. Ist schwierig, wenn man neue Geschlechter schafft, die daneben irgendwie die gleichen Stellenwerte haben sollen. Wenn man sagt, hier Leute mit Hundemasken sind das gleiche wie Männer oder Frauen, die haben ähnlich beschützt zu werden. Das ist alles halt, ja, Dekadenz, Ja, es spätrömische. unterstützt aber zum Teil auch meine These, meine relativ neue These, dass ein ausgefüllter Tag auch ein ausgefülltes Leben macht. Oder ein erfülltes Leben vielleicht. Und vom Kind kannst du deinen Tag schon ganz gut ausfüllen. Sieht man ja hier, die Frauen wünschen sich mehr Zeit für sich, ne? Mütter. Ja, aber das ist ja auch ein Luxusding. Das wirst du in Tibet nicht finden. Was denn? Dass eine Mutter sagt, ich wünsche mir mehr Zeit für mich. Weil da halt dieser Gedanke gar nicht existiert, weil die Leute in ihren Rollen aufgehen. Das ist ja Ja, schon eine Zivilisationskrankheit. stimmt allerdings. Ja, interessanter Artikel. Wenn ihr Spaß dran habt, lest ihn euch doch mal ganz durch im Atlantic. The Aber ist der Marriage Titel Effect. falsch, ne? Marriage Effect stimmt ja nicht. Es gibt ja den Kindereffekt eigentlich, oder? Ja, könnte man sagen, stimmt. Mhm. Aber in der Unterüberschrift wird es ja noch ein bisschen neuer gesagt, dass ja, Motherhood dazugehört. Wäre nicht ganz politisch korrekt so, gewesen. So, und jetzt müssen wir alle ganz stark sein. Oh nein, Melanie, bleib bitte bei mir. Es wird von einem Machtkampf gemunkelt, aber Melanie Ammann muss das sturmgeschützte Demokratie, wie es mal vor Jahren von jemandem genannt wurde, der die Zukunft nicht voraussehen konnte, verlassen. Die Chefredakteur, ja. Wer ist Chefredakteur? Sie haben zu zweit Dirk Kubiweit, von dem habe ich noch nie gehört. Das Verhältnis ist zerrüttet, ja. Genau. Keine Vertragsverlängerung, Zerwürfnis. Machst du jetzt zur Uni oder sowas, ja? Gelesen? In Erinnerung. Ah ja, irgend sowas, was war das? Sie stritten irgendein Stipendium an, irgend sowas. Stipendium? Ja. Er ist ein bezahltes Studium, oder? Genau. Ist sie denn nicht ein bisschen fortgeschritten schon im Alter für? Ja, aber Frau Ammann, ja. Eine weniger. Ja, das stimmt natürlich. Okay, wen lädt der Lanz denn jetzt ein? Ach ja, den Kubiweit vielleicht. Ja. Er wird sie noch was ist nicht mehr diejenige. Ne? Ja, vielleicht, also ich denke mal, der Spiegel wird auf jeden Fall da ja wieder eine Frau hinsetzen. Das alles andere würde ihm ja in die Ruchbarkeit des patriarchalen Dingsbums bringen oder so. Ja, patrilinear wäre das praktisch. Melanie, gar nicht mehr im Fernsehen dann. Mensch. Maler rennt. Danke. Ja, aber das haben wir ja so ein bisschen schon vorhin angerissen, das Thema. Der Reich hat zwei Rechtsstreite geführt. Einmal von einer Person, die hier nicht genannt wird, eine Transfrau, und die bekommt jetzt Entschädigung, weil er die eben in seinen Artikeln ein paar Mal genannt hat und hat eben das nicht anerkannt und hat immer wieder als Mann bezeichnet und so. Und den Fall Maja Svenja Liebig, der die ja auch irgendwie wo geklagt hat dagegen, dass der Reichelt ihn eben mal Mann nennt. Das ist aber eben, weil ja seine Ernsthaftigkeit nicht gegeben wäre, eben nicht dann auch nicht strafbar. Und er hat ja vorher auch schon in der Vergangenheit so einen Rekord gehabt, wo er als Mann eben bekannt war, und deswegen wäre es kein Outing und solche Argumente. Ja, ich finde es ein bisschen inkonsequent, wenn es darum geht, den Paragraphen umzusetzen. Aber wie gesagt, die Justiz ist jetzt momentan das Ding, ne, in der Beziehung. Vielleicht ja, man könnte es auch immer so viele Faktoren eine Rolle, ne? Ja, dass sich die Sachen dann schärfen müssen an Gerichtsurteilen oder so, dass es auf die Paragraphen in der Ausbildung an Gerichtsurteilen geschärft wird. Ja, sicher, da ist vielleicht auch noch ein bisschen was dran, aber ich finde es trotzdem nicht so richtig okay. Also schon gar nicht, dass der Bürger dafür so bezahlt, ja, er jetzt mit seiner Institution als Veröffentlichungsorgan vielleicht nochmal ein bisschen anders zu bewerten, aber normal als Bürger sollte man für sowas keine Strafen kriegen. Das ist irgendwie, ja, das ist Verdrehung der Sachen, die man eigentlich sagen möchte. Also, ne? Ja. Ja, also es geht halt immer um die Details, ja, weil es wurde ja beim Maja Sven wurde halt gesagt, ja, das Gericht hat halt im Endeffekt gesagt, Reichelts Meinungsfreiheit überwiegt in dem Fall, weil er die Veröffentlichung hat, ja, weil es ist einfach ja, ein auch nach dem Motto, ich gehe mal von der anderen Seite ran. In dem Fall hier ist es ja so gewesen, ja. Das ist ja eine Frau gewesen oder ein Mann gewesen, der in ein Frauenfitnessstudio geht. Die Klage läuft übrigens noch. Ja, die Person hat das Fitnessstudio auf 5.000 Euro quasi verklagt. Entschädigung wegen einer Diskriminierung aufgrund des Geschlechtes. Der Streitwert ist auf 5.000 Euro beziffert, wegen dem Gleichbehandlungsgesetz. Das war der Aufhänger. Und warum musste er jetzt hier eine Geldstrafe zahlen, beziehungsweise News musste hier eine Geldstrafe zahlen? Weil es wurde unterstellt, eine Kampagne gegen diese Person zu machen, weil der 7 unterschiedliche Artikel geschrieben wurden. Und es fielen Äußerungen wie Herr Transfrau, Mann in Damenbekleidung, Mitgliedschaft. Ne? Sag ich dazu? Ja, genau, das hätte man. Wegen solcher Diffamierung männlicher Pronomen und der Veröffentlichung von Klarnamen und einem unverpixelten Foto und der Unterstellung einer Kampagne, weil es halt 7 unterschiedliche Artikel gab. Deswegen musste er hier 6.000 Euro. Ja, Foto, Klarnamen. Da kommt schon auf die Details an. Und wie gesagt, wegen dem Liebigfall, klar, das Ganze hat ein Geschmäckle, weil da wird halt vom Gericht auch gesagt, okay, da waren in der Vergangenheit Äußerungen, die das nahelegen und deswegen darf man das jetzt sagen. Was halt, ja, man kann so argumentieren, ja, aber... Man könnte halt auch argumentieren, dass derjenige sich da mit dieser Aktion mit dem Fitnessstudio auch ja, in so eine exponierte Position begeben hat, dass er sich über eine Berichterstattung nicht wundern muss. Ne? Aber das ist wieder eine andere Argumentation, der ist eben das Gericht eben nicht gefolgt und peng. Ne? Ja, also ich glaube insbesondere das unverpixelte Foto war halt so mehr der Punkt, wo das Ganze gekippt ist und deswegen das Gericht halt auch gesagt hat, nee, dann da hauen wir jetzt mal drauf. Also bei Mitgliedschaft musste ich auch lachen, genau, Hinkelstein hat das auch gerade geschrieben, aber den fand ich schon lustig. Ja, klar, da kann man drüber lachen, es ist halt nicht seriös, sowas zu schreiben, aber es ist halt lustig. Ja. Das ist ja das Problem an News, die machen irgendwie Form vor Fakten, würde ich es bezeichnen. Ja. Julian Reichelt, man fragt sich inzwischen wirklich, wie sehr man das Gespür für Symbolik verlieren, wie sehr man sich von Stimmung im Land entkoppeln kann. Henrik Wüst lässt vor dem Landtag in Düsseldorf Kampfpanzer auffahren, ja. Der ist schon lustig. Ich erinnere mich noch, wie in Moskau die Panzer um das Weiße Rathaus drumherum standen und die Leute da drin geschossen. Ich finde, dass die Kritik berechtigt ist, wenn er sagt, ein Panzer vor dem Parlament aufzufahren, weil es so schon mal ein Putsch gegen die Demokratie und die Machtübernahme des Militärs. Ne? Das ist saudumm, wirklich. Da hätte man irgendeinen anderen Platz nehmen können, aber nicht vor dem Parlament. Sorry. Ja, zum Beispiel, genau. Das ist wirklich ein bisschen... Ich meine, ich verstehe Parlamentsarmee, lala, blum, blum, aber das ist so tone deaf, würde der Amerikaner jetzt wieder sagen. Das ist unsagbar. Also völlig ohne jegliches Gespür, wie so ein Elefant. Was ist das hier? Porzellan kenne ich nicht. Einmal rumdrehen, mit dem Arsch alles abholen. Ja, aber auch von der Symbolik her ganz schön... Kann man sagen, also wann ist der letzte Panzer durch Deutschlands Straße gefahren? Ich weiß es nicht, 30, 40 Jahre ist es schon her, ist dann sind da Truppen verlegt worden oder so, oder neue geliefert worden. Aber selbst die kommen ja per LKW. Also die sind nicht auf unseren Straßen einfach. Und das ist eine totale Transaktion vom Wüst, finde ich auch. Ne? Na, danach mal checken, ob der Bodenbelag erneuert werden muss. Halt da genau, wenn die mit so einem Ding da einfach über die Landtagsbrücke fahren würden oder sowas, ich glaube... Ja, dann brauchen wir mehr als 10 Jahre, um die wieder aufzubauen, wenn Dresden irgendwie ein Hinweis ist darauf. Dazu Klatsch-Emojis, das ist die Infantilisierung des Krieges, von dem Henrik Wüst keine Ahnung hat, weil er ihn nie erlebt und erlitten hat. Für diese Leute ist für die Freiheit sterben einfach ein großes politisches Spiel geworden. Comment. Ja, ich glaube, für ihn ist das eher so, hurra, die Wirtschaft wird bald wieder brummen, weil der Staat irgendwie Kohle in Industrie steckt, die in unserem Land lebt oder so, in unserem Land wohnt. Also, könnte auch sein, dass da sowas hintersteckt bei ihm. Er freut sich jedenfalls. Der Wüst. Das wollte er nur mal seine Macht ausnutzen. Oh ja. Einfach neu im Schafspelz. Oh yeah. Das, ich meine, das ist der letzte Beweis dafür, dass Feminismus einfach nichts für Männer ist. Hier heißt es nämlich über feministische Männer, die würden sich ja nur in den Park setzen und das feministische Buch rausholen, damit sie mit Weibern ins Gespräch kommen. Also diese Nummer, ja. Eben ein Beschiss von sogenannten Performative Males. Ich glaube, das haben sich wieder Frauen ausgedacht, das machen die Männer noch gar nicht, aber sie sagen es ihnen schon mal nach. Ja. Also immer schön feministisch erscheinen und auf die Art dann die Weiber abziehen. Das ist halt so die Idee dabei. Und auch hier spielt eine Aktivistin natürlich eine Rolle. Erstmal, um die Männer zu enttarnen, kursieren auf TikTok nicht nur zahlreiche Videos, Memes. Es werden sogar Performative Male Contests veranstaltet. Heißt es, nach Jakarta und Seattle bekommt der satirische Wettbewerb nun auch nach Berlin. Auf TikTok postet die Nutzerin Mayhem Videos, in denen sie Flyer aufhängt und mit geilen Preisen wirbt. Es ist an der Zeit, dass sich die intellektuellsten Männer Berlins versammeln und sich beweisen, steht dort geschrieben. Also sammeln die Ziel zusammen, die gerne Feministen wären. Als eine Art Köder im Voice-Over sagt sie, beweist euch gerne. Hinter dem Account steckt die junge 21-jährige Kulturjournalistin Marian Dacher, die einfach selbst über das Thema berichten möchte. Sie findet nämlich, dass der Trend ein popkulturelles Phänomen sei, über das gesprochen werden muss. Typen, die in der Öffentlichkeit lesen, waren schon immer meine Feinde, weil sie keine einzige Frage dazu beantworten wollen oder können, sagt sie. Deshalb könne man sich über die ausschließlich lustig machen. Okay. Frauen sind auch eingeladen und dann am Ende sagt sie noch was von, ja, Männer sind eh scheiße oder so. Für das Event hat sie extra Recherche betrieben und Dating-Profile erstellt, um Performative Mails online zu casten. Die geilen Preise werden von kleinen Buchhandlungen zur Verfügung gestellt. Wäre es der größte Albtraum, wenn Marken wie LAP Coffee und das Event für sich beanspruchen? Okay, Frauen sind natürlich auch eingeladen. Leute können gerne kommen, um ihre neue Toxic Situationship zu finden. Sagt daher. Sie hofft, dass ihre Videos auf TikTok viral gehen. Ja, klar. Ja, was soll sonst? Also, ja, eine Berlin-Erfindung. Das ist quasi ein Spielplatz, wo sie sich ausleben können, heißt es noch. Den Einspruch hätte ich noch gerne gefunden von ihr. Ja, egal, auf jeden Fall hat sie noch gesagt, Männer sind sowieso scheiße. Also ist optimal hier für die Tatzen. So ein Quatsch. Seufz. Ja, genau. Und wenn du jetzt noch nicht weißt, wie gesagt, dass auch dein Einsatz für Feminismus sich nicht lohnen wird, dann wirst du es wohl nie mehr begreifen. Ne? Naja, als ob Frauen sowas natürlich niemals machen würden. Ne? Ja, auch. Ja, Frauen, niemals irgendwas machen würden. Genau, wie zum Beispiel 600.000 Euro an OCCRP verschwenden. OCCRP, da war doch was, haben wir schon öfter, glaube ich, drüber gesprochen, wenn ich mich nie irre. Das ist ein unabhängiges Netzwerk aus investigativen Journalismusorganisationen, dem unter anderem der Spiegel angehört. Der Journalismus lohnt sich einfach nicht ohne öffentlich-rechtliche GZ-Gebühren oder so. Und man fragt sich halt, was müssen wir noch alles von wo aus finanzieren? Also wir haben nicht nur irgendwie Bill Gates, der dem Spiegel irgendwie Geld in die Hand gedrückt hat eine ganze Zeit lang. Wir haben nicht nur Zuwendungen irgendwie der Regierung über diese Konjunkturprogramme. Wir haben auch noch Zuwendungen der EU für das Organized Crime and Corruption Reporting Project. Bekannt wurde das Netzwerk vor allem durch die Enthüllungen wie Panama Papers oder Aserbaidschan Laundromat Affäre. Kritiker werfen dem Netzwerk allerdings vor, nicht immer ausgewogen zu berichten und in einigen Fällen politische oder ausländische Interessen zu unterstützen. Nein, doch. Die Berliner, ja, also Zeitung. Die Panama Paradise Papers und Panama Papers und diese ganze Ära, gut, ich meine, da ist ja auch nicht viel bei rumgekommen, unterm Strich muss man ja sagen. Außer Skandale wurden aufgedeckt, aber ja, deswegen wahrscheinlich auch so ein Symbolbild von der Leyen ist da immer passend bei sowas. Ja, und ich meine, aktuell ist nur Ukraine, Russland, Georgien. So, darüber berichten die, sonst nicht. Also ein erheblicher Teil der Finanzierung des Netzwerks aus Mitteln der amerikanischen Regierung, insbesondere der Entwicklungshilfebehörde USAID, die unter US-Präsident Trump eingestellt wurde. Später wurde bekannt, dass das OCCRP in der Vergangenheit führenden deutschen Medien Material zur Verfügung gestellt hat, darunter die Süddeutsche Zeitung, Spiegel und Zeit. Schon interessant, ne? Vom Amis bezahlt und an ausgesuchte Medien verteilt. Lustigerweise. Sind das nicht auch die drei, die in Recherche verbunden sind oder so? Ja, und es sind auch die am zuverlässigsten immer das quaken, was die Regierung hören will. Indeed. Der Peter Beistron hat in dem Zusammenhang halt eine Anfrage an die EU-Kommission gerichtet und wollte wissen, wie viel Geld da überhaupt reinversenkt wird. Und seit November 2024 haben die, also in lockeren, ja nicht ganz im Jahr, haben die 600.000 Euro im Rahmen eines EU-Projekts erhalten, was den europäischen Journalismus stärken soll. Mit dem Projekt NextIJ werden europäische Journalisten und Medienorganisationen mit Schulungen und Werkzeugen für den investigativen Journalismus unterstützt. Die EU-Kommission betont, dass die Kofinanzierung transparent und an strenge journalistische Standards gebunden sei. Kann ja schon mal nicht sein, wenn du so ein Relotius-Blatt mit reinnimmst. Ne? Und die drei Herrschaften haben massiv korrektiv vor sich hergetragen, wie eine Monstranz und so weiter und so fort. Also ich halte die in keiner Weise geeignet dafür, in irgendeiner Form investigativ zu arbeiten, weil wenn die Investigation was Falsches zutage fördert, dann wird die einfach vergraben. OCCRP, Medien wie der Spiegel haben direkt nach der EU-Wahl von der EU über 600.000 Euro erhalten, sagt Beistron. Genau diese Medien haben durch massive Kampagnen die letzten EU-Wahlen manipuliert. Und die pikante Sache ist natürlich, dass der Spiegel auch die Untersuchungen mit angeschoben hat, die gegen Bistron immer noch vorlaufen, Vorteilsnahme über irgendwelche Kanäle von russischem Geld. Bistron sagt, das ist bezahlte Propaganda. Wie der Spiegel an Audioaufnahmematerial von mit dem Vorgang befassten Personen aus Nachrichtendienstkreisen kommt. Wer weiß, was die OCCRP noch alles kann. Ne? Ob das halt in unserem Sinne noch Medien sind oder Parteiorgane, Kartellparteiorgane. Naja, nehmen wir mal dieses Next IG, da IJ, ja, dieses, da Next hatten wir auch mal drüber geredet. Investigative Journalism, Genau, ich hatte es mir wahrscheinlich. jetzt auch nochmal angeguckt, um mein Gedächtnis ein bisschen aufzufrischen. Das ist im Endeffekt sowas wie eine Trainingsplattform für Journalisten, die halt teilweise in Regimen unterwegs sind, die Journalisten nicht sehr aufgeschlossen ist. Naja, auf Deutsch gibt es die Seite noch nicht, aber gut. Ne, das erstmal, es gibt Englisch, Spanisch, Portugiesisch, Chinesisch, glaube Arabisch, Russisch und Französisch, nicht auf Deutsch. Ist ja von der Europäischen Union eine Sache. Und ja, Ethik für Schutz von Quellen und wie macht man OPSEC, also wie wird man nicht von Regierungsbehörden, wie Ja, kriegen aber da da welche sitzen. Agenturen? Wie findet man Leute im Exil, die einen unterstützen? Und das sind halt so Online-Workshops, da kann man sich anmelden, die sind wohl alle mit paar Wochen und dann hat man einen Tag Intensiv-Workshop und halt ganz viele Artikel und PDFs an Informationen, die man sich Ja, runterladen kann. mit Quellen von Veronika Kracher, Aurelia Brandenburg und Thilo Jung wahrscheinlich halt, ne? Genau, ein Punkt. Und weiterhin, mir geht es natürlich auch Environmental Reporting und ganz wichtig Refugee Reporting und natürlich Desinformation, Disarming Disinformation, ne? Und ich, der Herr Bistron möge mir verzeihen, dass ich ihn falsch ausgesprochen habe. Ich würde es jetzt nicht als bezahlte Propaganda bezeichnen. Also dieses OOCRP, das ist schon, ja, die suchen sich halt, es wirkt halt, dass sie einfach sich selektiv Ziele raussuchen und dabei unterstützt werden, anstatt dass sie einfach breit gucken, wo gibt es generell Korruption, so wie halt die Paradise Papers, die Panama Papers, Balkonien Papers. Ja, keine Keine Unregelmäßigkeiten. Unregelmäßigkeiten. Ja, ich meine, hättet ihr vielleicht auch nicht gedacht, ich eigentlich ehrlich gesagt auch nicht, warum auch, jetzt arbeitet die AfD, die Tagesschau ist aber nochmal auf, hier das Thema mit den verstorbenen Kandidaten der AfD vor der Kommunalwahl, mittlerweile 7 wohl schon, zum Zeitpunkt des Artikels wohl 6. Und ja, die Frage war eben, ist das jetzt normal oder ist das statistisch so unwahrscheinlich, dass man irgendwas dahinter vermuten müsste oder so? Was in meinen Augen eh Quatsch ist. Ich meine, die Partei der alten Männer, das weiß doch jeder. Und wenn die sich politisch über irgendwas aufregen, dann fallen die auch gerne mal mit einem Herzinfarkt um oder so. Es wundert mich jetzt irgendwie nicht so richtig, dass sowas passiert. Zumal ja auch, glaube ich, weiß ich nicht, 80 Wahlkreise sind oder so oder viel mehr noch, ich weiß gar nicht. Und dass sicher auch einige sind, die da in Frage kommen, sowas zu haben oder so. Aber es gibt andere Leute, die sagen dann eben, ja, das ist eben statistisch sehr unwahrscheinlich und deswegen wollen wir mal gucken, ob da nicht dann was dran ist oder wir vermuten schon mal ein bisschen im Vorfeld, wie man sich so eine Verschwörungstheorie eben zurechtspinnt. Und ja, wie gesagt, die Tagesschau sieht sich jetzt hier aufgefordert, das Ganze zu widerlegen, was ich ein bisschen lächerlich finde, weil der Homburg, ja, ist nicht unbedingt Verschwörungstheoretiker, sondern er hat die eher gut verarscht, denke ich mal, indem er da so eine Panik gemacht hat, dass das irgendwie total unmöglich wäre statistisch. Aber was ja statistisch unmöglich ist, auch, dass man im Lotto gewinnt, und das passiert jede Woche. Ne? Also es ist irgendwie so ein Quatsch, finde ich, dass man da nicht, dass man das nicht ernst nehmen müsste als Tagesschau, aber sie tun es. Vielleicht haben sie auch zu viel oder zu wenig zu tun oder so, dass sie sich so einem Unsinn widmen. Ich finde das irgendwie natürlich auffällig, viele, aber wie gesagt, angesichts der Bedingungen und überhaupt irgendwie der Zufall ist zu allem Möglichen fähig. Also nein, da hätte ich eh nichts vermutet, dass irgendwas ist. So. Und eigentlich traue ich es auch niemandem zu, dass er auf so, dass er für einen Bürgermeisterposten sich da die Schuld irgendwie auflädt, jemanden umgebracht zu haben oder so. Hatte ich alles für hergebracht, ne? Hergeholt. Also, weiß nicht, wie seht ihr das? Ja, ich denke auch, das sollte eine statistische Anomalie sein. Also, ja, ich kann mir auch jetzt wirklich bei Leiben sowas, also so verrückt kann keiner sein eigentlich, dass er so eine Art irgendwie NSU von links jetzt irgendwie macht oder so. Das kann ich mir nicht vorstellen. Und die Leute sind ja auch nicht irgendwie ermordet worden, sondern gestorben. Ja, und die NSU hat, glaube ich, Dönerlot umgebracht und nicht Politiker. Ja, gut, alleine, weil sich auch, da würde es ja auch Leute geben, die sich mit sowas brüsten würden, wenn sowas passieren würde, was ich auch für unwahrscheinlich halte noch. Und aber diese statistische Häufung, die lässt sich halt nur durch eine Sache irgendwie erklären, was aber auch schon wieder Zufall und statistische Häufung ist. Normalerweise, wenn irgendwelche Kandidaten für Posten kandidieren, dann machen die das nicht unbedingt, wenn sie schon wissen, sie haben irgendwie eine Krankheit oder da könnte was sein oder sowas. Wir haben gesundheitliche Probleme. Vielleicht ist das einfach von der Mentalität bei der AfD so, dass die mehr solche Kandidaten akzeptieren und dass die Kandidaten sich das mehr zutrauen, dass sie vielleicht dickköpfiger sind und sagen, ja komm, wird schon nichts passieren oder so. Aber wie gesagt, selbst das wäre halt krasser Zufall. Deswegen wird das einfach immer eine statistische, eine traurige Sache natürlich, ne? Aber eine gewisse Clownerie halt sein, eine statistische Sache. Ja, auch vielleicht gehört, das gibt halt manchmal. Ja, komisch. Das weiß er. Ne? Aber, und wie gesagt, die Häufung bei denen, ansonsten war ja, glaube ich, keine einzige Partei, es waren ja mehrere Parteien betroffen, wo auch Leute gestorben sind, aber keine mehr als mit einer Person, bei denen halt, ja, war das jetzt die letzte Zahl, waren es 4 und 2 Nachrückkandidaten? Aber die Sache ist ja auch vielleicht, ich meine, vielleicht sind die Leute bei der AfD auch deutlich älter als zum Beispiel bei den Grünen oder bei anderen. Ja, da muss ich mal aus, diese ganzen Faktoren, die können da alle mit reinspielen, aber wie gesagt, da muss man halt schon wirklich eine sehr lange Kette von Korrelationen hintereinander schalten, da, dass es halt so ein Ergebnis bei rauskommt. Ja, das sind die bekannt gegebenen Ursachen. Auf jeden Fall. Wie Herzinfarkte, glaube ich, waren es doch auch zum größten Teil oder was, wenn das bei den Beteiligten ein Unfall und Herzinfarkte oder so. Also ja, was man in so einem Alter eben auch vermuten kann, ne, was passiert. Man weiß ja nichts Genaueres, ob es vielleicht Raucher waren oder so, das wird das nur begünstigen, aber es ist dann auch schon, geht dann in die Spekulation. Klar, wenn jetzt jemand weiß, so ein mieser Linker, der hat ein Herzproblem oder so und er schreckt den dann aus Spaß, weil ich denke, vielleicht fällt er dann tot um. Ja, aber das ist ja auch ein Mord, beziehungsweise das würde auch noch in den Bereich Zufall fallen, meiner Meinung nach. Naja. Also da ist jetzt auffällig so ein Blatt dabei. Spike-Proteine, die vom Mossad in der Bevölkerung verteilt wurden. Sowas wahrscheinlich. Geht ja, Blatt dabei ist natürlich nicht auffällig unbedingt. Leidig verachtet. Ja, brauchst du gar nicht so verachtend sagen, das ist NRW. Ja. Das ist bei dir da in der Ecke. Schule in Nordrhein-Westfalen mit 98% Migrationsanteil. Die Lehrerin berichtet, Unterricht sei kaum möglich. Einige Schüler sprechen kein Wort Deutsch. Sie werden nicht akzeptiert, beleidigt und bespuckt. Ja, frage ich mich. Wir sind ja bereit, unser Zusammenleben täglich neu auszuhandeln. Ne? Wir müssen ja auch ein bisschen was tun für die Integration. Da muss die Lehrerin wohl einfach ein bisschen offener werden und vielleicht auch mal andere Ansichten gelten. Oder wie seht ihr das? Ja, mir wird einfallen, dass man Schulpflicht abschafft. Ja, also hab gelesen und die Lehrerin selber ist ja weiterhin engagiert und will das weiterhin machen. Was sie halt sagt, ist, das System macht sie kaputt. Das System, erstmal natürlich das Problem, dass die Leute weniger Kompetenzen mitbringen und deswegen ein ganz normaler Unterrichtsablauf kaum möglich ist. Plus dann halt, ursprünglich hatten die eine Klassengröße von 16 Leuten, was halt Absicht war, weil das halt eine... Es ist halt eine Brennpunktschule, wo der Anteil, ich will jetzt nicht sagen absichtlich so hoch ist, aber es ist eine Schule, die extra schon darauf eingestellt ist, mit solchen Migranten zu arbeiten. Und deswegen hatten sie auch kleinere Klassengrößen. Und mit 16 Leuten kriegt man halt, also dann hattest du einen Lehrer und ein, zwei Betreuungspersonen. Und das kriegst du mit 16 Leuten gerade so irgendwie hin, dass jeder noch was lernt. Aber mit 32 oder mehr und dann auch nur noch als Lehrer alleine, ja, funktioniert einfach nicht mehr. Das ist so einer der Punkte gewesen, den ja, glaube ich, auch jeder nachvollziehen kann. dass es Probleme mit Integration an Schulen gibt, aber da muss man halt nochmal betonen, dass es halt eine absichtliche Schule, die extra darauf ausgelegt ist, mit diesen Problematiken umzugehen. Und selbst da funktioniert es nicht. Kinder kommen ohne jegliche Deutschkenntnisse zur Schule. Eltern würden sie nicht, also die Lehrer, nicht ernst nehmen. Integration sei oft nicht gewollt. Schlecht erzogene Kinder nehmen das Verhalten der Eltern an, von denen sie teilweise wüst beschimpft und beleidigt wird von den Eltern. Von erwachsenen Menschen werden Lehrer wüst beschimpft und beleidigt. Und das geht nicht einmal so, nicht zweimal, das geht anscheinend jeden Tag dort so. Ja, wie soll ein System denn funktionieren, wenn das passiert jeden Tag? Wie soll eine Schule dann funktionieren? Und die halten sich die Ohren zu und singen la la la. Die scheißen auf diese Lehrerin und die Schule und die Kinder und die Menschen, die da drumherum wohnen und das bezahlen müssen. Ja, wobei das sind wirklich noch richtig engagierte Leute. Also den Eindruck hatte ich schon, dass es schon eine vernünftige ist, die engagiert ist. Halt natürlich sehr gutmütig und so, klar. Aber ja, die machen selbst ihre eigenen Leute kaputt mit ihrer Sache. Viele Kinder können keine Texte mehr schreiben. Es fehlt an elementaren Grundlagen wie Schreibfähigkeit und Vorstellungsvermögen. Ne? Warum fehlen die denn? Fragt die Gans. Wem fehlen die denn? Fragt die Gans. Ja, ohne Sprachfähigkeit hast du natürlich überhaupt keine Fähigkeit, solche Sachen zu machen, das ist klar. Aber zudem, also 98% ist nicht auch besonders hoch. Ne? Ich habe nur die ganze Zeit auch so ein bisschen diesen Vibe, dass ich ja die Sache auch als Erwachsener mal ein bisschen beobachten durfte. Und also ganz viele Lehrer einfach sich auch selbst die Karten legen. Und das in der Schule wirklich fehlt, ist Qualitätsmanagement. Ja, dass man Lehrer auch sagen kann, ich kriege es nicht hin mit der Klasse so und so, kann mir nicht mal einer helfen, kann mir mal reinsetzen, mal gucken oder so. Und da gab es dann neulich auch noch so eine Doku von der Anja Reschke, die in der Schule irgendwie war, so eine Lehrerin begleitet hat. Ich weiß nicht, ob ihr das vielleicht gesehen habt. Die sind auch so die ganze Zeit durch die Klasse gesprungen und haben sich dann gewundert, dass die Kinder auch durch die Klasse springen. Also irgendwie ist das auch, wie gesagt, viele Lehrer legen sich auch selbst die Karten. Ich will nicht sagen, dass es mit 98% irgendwie noch möglich wäre, da überhaupt irgendwas zu machen. Da hast du wahrscheinlich keine Chance. Ja, und legen sich eben auch die Karten, weil sie einfach, Jugendliche sind frech und wenn die eine freche Antwort kriegen, dann kommen die nicht drauf klar, da haben sie sich keine vernünftige Gegenantwort zurechtgelegt oder so. Daran scheitern Lehrer total oft. Und ja, anstatt dass sie sich eben Hilfe holen, Qualitätsmanagement einleiten, wird die Tür zugemacht und man hofft, dass es irgendwie keiner mitkriegt. Also, das ist die Scheiße dabei. Das muss mal irgendwie ein bisschen Kontrolle durchgeführt werden. Und dann fällt doch sowas auch eher auf, dass man da überhaupt gar keinen Unterricht mehr machen kann mit so vielen Leuten, die gar nicht Deutsch sprechen. Ne? Da hört sich dann sowieso auf, das ist eh klar. Zudem würden viele Kinder mit ihren Familien die Ferienzeit überziehen und länger in ihren Heimatländern bleiben. Da hätte ich eine Idee. Entsprechende Geldstrafen würden nicht ernst genommen, da am Ende ohnehin der Staat zahle. Schulen des gemeinsamen Lernens seien ursprünglich dafür gedacht gewesen, um Schüler mit besonderem Förderbedarf und aus verschiedenen sozialen Schichten in die Gesellschaft zu integrieren. Integration sei aber nur möglich, wenn auch ein Integrationswille vorhanden ist. Statt Dankbarkeit für die erbrachte Leistung und Interesse an der deutschen Lebensweise erfahre man oft Ablehnung. Übernachten der Kinder in christlichen Häusern wäre für viele Familien überhaupt nicht denkbar, berichtet die Lehrerin weiter in die Welt. Ja, vielen Dank. Jetzt sind sie halt hier. Wir schaffen das, bla bla bla. Da haben wir, glaube ich, gar nichts zu. Habt ihr das mit diesem Mahnmal mitgekriegt in Berlin? Da hat ja irgendwie der Deutschland-Kurier hat da so Merkel-Lego aufgestellt und als Mahnmal gruppiert gegen oder für die Opfer der Massenmigration. Da war auch eine Merkel als Graffiti mit blutiger Raute. Das fand ich eigentlich ganz gut. Aber halt, wie hilflos die Polizisten da drum rumgestanden haben und es dann mit Müllsäcken abgeklebt haben. Nochmal, das war ein Mahnmal für die Opfer, das klebt man mit Müllsäcken ab und Leute haben dort auch Blumen abgelegt und Kerzen aufgestellt, ist alles abgeräumt worden und dann hat man das Beweismaterial weggebracht. Ja, das war ja nicht zu beweisen. War nicht offiziell angemeldet, ja. Ja, aber ja. Ja. Die Anmeldung hätten sie ja auch nicht bekommen. Das wo ist das offizielle Denkmal? Genau. Wo ist wenigstens der Wettbewerb für das offizielle Denkmal am Breitscheidplatz oder so? Wo ist er? Ich sehe nicht. Komischen Adenauerbus haben sie auch nicht abgehängt. In Hanau werden irgendwelche Namen von Opfern jetzt auf Dächern platziert und so. Wo sind die, wo ist Maria Ladenburger? Wo ist der Maler und sein Geselle? Wo sind diese ganzen Leute? Wo ist Ruven aus Mannheim? Und wo sind diese Menschen? Die kriegen kein Denkmal. Es wird die ganze Zeit nur rumgejammert. Hier muss jemand sichtbar werden und da müssen wir dies und da müssen wir jenes. Und wir haben einen Haufen Tote aus der eigenen Mitte zu beklagen. Und die werden mit keiner Silbe erwähnt. Das kann doch so nicht weitergehen. Und an den Schulen züchten wir uns die Zustände ran, damit es noch schlimmer wird. Das kann so nicht weitergehen. Geht nicht. Wo ist, ja, weiß nicht, was wir inzwischen brauchen. Wo ist Gerd Wilders oder so jemanden? Keine Ahnung. Jemanden, der kein Blatt vor den Mund nimmt, aber halt auch kein kompletter Hohlroller ist, der am dritten Tag mit dem Bärtchen ankommt. Ja, passend dazu, Zara Riffler, Terrorexperte warnt, in Dieteb-Moscheen wächst das Gewaltpotenzial, nein doch, oh. Ja, nach dem Aufruf des Diyanet-Chefs in Istanbul zu einem Dschihad in allen Formen warnt der Terrorexperte Nils Stockhammer bei Euronews vor einem Dammbruch. Mit fast 1000 Dieteb-Moscheen könnte die politische Islamisierung zum gefährlichen Mainstream werden. Ja, ganz was Neues. Das sind gar nicht so nette. Das sind gar nicht so. Habt ihr euch. Seid ihr eigentlich dumm? Habt ihr euch den Ton von Erdogan angehört seit dem ersten Tag der Operation von Israel gegen Gaza? Seid ihr dumm? Seid ihr dumm und taub und blöde, weil ihr nicht versteht, was ich als Laie sofort gesehen habe, eine massive Radikalisierung der Türkei, eine massive Islamisierung, nochmal eine Islamisierung des Kurses von Erdogan. Ja, es ist ja nicht so, als ob das nicht auf dem Schirm von den Behörden ist. Es wird ja immer davor gewarnt. Es gibt ja auch verschiedene Vereinigungen, die ja auch beobachtet werden, zumindest halt eingestuft sind, dass sie beobachtet werden könnten. Aber und es wird immer gesagt, das ist eine schlimme Gefahr und so weiter, aber es passiert konkret ja nichts. Weil es ja auch schwierig ist, was zu tun, weil das halt, weil der Staat gezwungen ist, mit den größten religiösen Trägervereinen zusammenzuarbeiten, qua Gesetz. So, und wer ist einer der größten religiösen Trägervereine in Deutschland? Mit fast 1000 Moscheen. Tja, so. Die DITIB, die ja, da können direkt die sagen, der Dialekt unterstellt aber es ist halt Religion ist. Und Punkt, qua Gesetz. Wir können, ja, das ist ja was wir immer bemängeln, ne? Dass halt alles, was mit Religion, Integration und sowas zu tun hat, die halt wirklich gezwungen sind, mit den größten Verbänden zusammenzuarbeiten. Und wenn die halt aus dem Ausland finanziert sind, dann kann der Verfassungsschutz noch oft genug sagen, so hier graue Wölfe und so. Egal. Die Leute sitzen in den Gremien, die Leute kriegen natürlich auch Staatsgelder dafür. Ne? Wir reden uns seit Jahren auch den Mund drüber, fuselig. Dass wir uns hier haufenweise Konflikte importieren, die wir überhaupt nicht brauchen und für die wir nicht verantwortlich sind. Tja, super, oder? Ich meine, wir können definitiv nicht ausschließen, dass die Radikalisierungsspirale sich weiterdreht und aus diesem Dunstkreis der DITIB-Vereine in Deutschland oder anderswo in Europa terroristische Gewalt entsteht und umgesetzt wird, sagt der Sicherheitsexperte Nicolas Stockhammer bei Euronews. Ja, wunderschön. Hat der Erdogan ja nicht schon von Anfang an seiner Karriere so formuliert, dass er der neue Kalif werden will? Ah, oder Sultan oder was auch immer. Ja, ne? Wie offen wollen wir über Ausländerkriminalität reden? Ja. Ich finde, wir sollten da gar nicht drüber reden. Wir sind keine Mathematiker. Wir können Statistiken gar nicht lesen. Darüber haben wir auch nichts, über dieses Streitgespräch zwischen dem Palmer und dem AfD-Mann. Hier geht es wieder um die doppelte Staatsbürgerschaft-Sache, ne? Ja, genau. Straftäter mit mehreren Nationalitäten und da sind ein paar dann doch erschreckende Sachen drin. Nichts, was man sich nicht ausmalen kann, aber ja. Es geht hier um einen Polizisten, 30 Jahre aktive Polizeidienst, nennen wir ihn Bernd. Und er sagt, ihm begegnen überproportional oft ausländische Täter, vor allem seit 2015. Seitdem sei Kriminalität viel migrantischer geworden. Das aber spiegele sich in Polizeimitteilungen und Medien kaum wider. Dort werde meist nur von Männern gesprochen. Dieser Trend, der ihm echt Sorge bereite, werde kaum thematisiert, was ihm fast noch mehr Sorgen mache. Bernd schildert schaurige Fälle von sexuellen Übergriffen bei Konzerten oder in Schwimmbädern. Fälle brutaler Straßengewalt, deren Zeuge er wurde. Stets waren die Täter Ausländer. Fast nie aber sei deren Nationalität bekannt gemacht worden. Das stimme was nicht. Und dieses Gefühl hätten viele seiner Kollegen, meinte Bernd. Und ich habe nicht so viel Berührung mit Polizisten, aber die Polizisten, mit denen ich Berührung habe, sehen das so wie Bernd. Diese Warnung eines erfahrenen Ordnungshüters sollten sich Multiplikatoren zu Herzen nehmen. Wo die Diskrepanz zwischen erlebter und berichteter Wirklichkeit zu groß wird, droht, um das Mindeste zu sagen, radikaler Vertrauensverlust. Auch von kleinen Respektlosigkeiten wusste Bernd viel zu erzählen. Von diesen Gangster-Rappern, die dir vor die Schuhe rotzen und Kolleginnen schon mal gar nicht ernst nehmen. Die behandeln Polizistinnen wie Luft. Einmal sei ihm deshalb ein Spruch rausgerutscht. In deinem Herkunftsland hätte die Polizei dir dafür die Zähne rausgeschlagen. Daraufhin hätte der junge Mann wieder vor ihm auf den Boden gespuckt und »Rassist« gezischt. Den Vorwurf höre er häufig, wenn Personalien randalierender Migranten kontrolliert werden müssen oder sie einen Platzverweis erhalten. Überprüfen lassen sich die Angaben zwar nicht, aber jeder Satz klingt aus seinem Mund glaubwürdig. Dazu trägt bei, dass Bernd keine Sekunde während des langen Gesprächs gehässig spricht. Er wirkt mal besorgt, mal humorvoll und manchmal schlägt er einen fragenden, auch sich selbst hinterfragenden Ton an. Vor allem betont er unablässig, er wisse doch, dass die große Mehrheit der Ausländer null problematisch sei. Es gebe aber seit Jahren ein Problem, dessen Umfang der Öffentlichkeit selten mitgeteilt werde. Und das sei nicht nur sein Eindruck. Auch im täglichen Lagebild seien meist 60% der Tatverdächtigen Ausländer oder Migranten. 60%. 60. Bei der Zahl stutzte ich. Laut PKS waren 2024 bundesweit 35,4% aller Tatverdächtigen ohne ausländerrechtliche Verstöße und knapp 40% aller gewaltkriminellen Ausländer. Das ist viel angesichts eines Bevölkerungsanteils von offiziell 16%, ich habe das offiziell eingefügt, passt aber nicht zu den 60%. Ich weiß, entgegnete Bernd, aber deutsche Staatsbürger mit Migrationshintergrund könne man häufig am Namen erkennen, die habe er mitgezählt. Und dann gäbe es ja noch die Doppelstaatler. Ja, und jetzt kommt halt der Punkt. Um beide Nationalitäten einzutragen, sind auf dem Formular zwei Felder vorhanden. In die Polizeistatistik von Land und Bund geht aber nur die im ersten Feld eingetragene Nationalität ein. Anfangs notierte Bernd im ersten Feld die nicht deutsche Nationalität. Doch diese Akten kamen umgehend zurück, verbunden mit dem Hinweis des Vorgesetzten, er solle Deutsch als erste Staatsangehörigkeit eingeben, damit die in der Statistik auftauche. Da war ich sprachlos. In manchen Fällen waren das Typen, die untereinander die ganze Zeit Arabisch sprachen. Das Einzige, was die auf Deutsch gesagt haben, war »Scheiß Deutscher« zu mir. Und die soll ich als Deutscher eintragen? Er schüttelt den Kopf und setzt nach. Da komme ich mir wie ein Lügner vor. Die extreme Zurückhaltung im Umgang mit nicht nur deutschen Tätern präge die Atmosphäre unter Polizisten. Gerade jüngere Kollegen haben manchmal Angst, über ausländische Täter zu sprechen. Die kommen gut ausgebildet zu uns, aber mit dem Thema können sie nicht umgehen. Das merken die Täter. Die ziehen dann erst recht die Rassismuskarte. Wohlgemerkt, hier spricht ein Polizist aus dem vergleichsweise beschaulichen Bonn, nicht aus bundesweiten Verbrechenshochburgen wie Berlin oder Frankfurt. Wie mag es dort aussehen? Ja, man kann sich eben auch nicht sicher sein, dass dann die Leute hinter einem stehen, wenn so ein Vorwurf tatsächlich mal eine Rolle spielt und demjenigen wird dann geglaubt, dann stehst du natürlich als Rassist auch doof da. Ne? Sozusagen. Ob das dann stimmt oder nicht, sozusagen. Deswegen ist es schwer, sich dagegen zu wehren. So unbewiesen auch es auch ist im Prinzip. Nun, die doppelte Staatsbürgerschaft in der Statistik nicht anzugeben, ist das einzige Argument dafür wäre halt, ja, es würde ein Eindruck entstehen, dass es mehr ausländische Straftäter gäbe, obwohl die auch deutsche Staatsbürgerschaft haben. Ja. Aber einfach rein aus der statistischen Aufschlüsselungslogik ist es doch klar, dass man alle Staatsbürgerschaften, die jemand hat, auffasst. Einfach nur der Vollständigkeit halber. Und ob man jetzt deutsche Staatsbürgerschaft als erstes oder was weiß ich, zweites oder wie auch immer einträgt, da kann man ja nochmal drüber diskutieren, ja. Aber sollte alles erfasst werden, warum nicht? Und es wurde ja früher auch mal erfasst. Hat das ja abgeschafft. Das ist schon lächerlich. Das ist, also hier ist der Grund nicht irgendwie rechtlich oder so, hier ist der Grund einfach so, wenn wir das nicht so machen, nutzt es der AfD. Punkt. Und weil wir noch nicht genug Unsinn haben, haben wir noch das hier. Von wem war das? Das war von mir, glaube ich, oder? Ich habe es nicht gewartet. Ja, 55% der Polizeianwärter in Berlin 2025 brauchen zusätzlichen Deutschförderunterricht. Fachkräftemangel sowie zunehmende Heterogenität in den Klassen. Jetzt sieht ihr das Danisch-Syndrom, ne? Wenn es schlecht läuft, ist es Heterogenität, wenn es gut läuft, ist es Vielfalt, ne? Von 240 Polizeianwärtern, die im Frühjahr ihre Ausbildung begonnen haben, brauchen 132 zusätzlichen Förderunterricht in Deutsch. Rund die Hälfte der Nachwuchskräfte muss regelmäßig zu Beginn ihrer Ausbildung sprachlich gefördert werden. Als Erklärung, die Polizeisprache, die braucht, muss man immer besonders lernen, glaube ich. Aber als Erklärung verweist die Polizei auf abnehmende schriftsprachliche Kompetenzen. Und das sei gesamtgesellschaftlich. Und die Schulen sind wahrscheinlich schuld. Zu den Gründen zählen laut Polizei unter anderem Fachkräftemangel sowie eine zunehmende Heterogenität in den Klassen. Zudem seien die Anforderungen an Schulen gestiegen, besonders im Fach Deutsch und in der Vermittlung von Medienkompetenz. Die wollen Polizisten werden. Ich kann doch niemanden Polizist werden lassen, der nicht den Ansatz von Medienkompetenz hat. Wofür? Was soll der denn da machen? Ich meine, also wenn er noch nicht mal das geschafft hat, wenn er zu dumm ist, einen Hoax irgendwie von was anderem zu unterscheiden, in den meisten Fällen, dann hat er bei der Polizei nichts zu suchen. Ach Gott, verdammt nochmal. Kinder und Jugendliche wachsen in einer Welt auf, in der extrem viel Schrift überall sichtbar sei, so die Polizei. Gleichzeitig gäbe es jedoch kaum fehlerfreie Texte. Hinzu komme eine geringere Bereitschaft, sich mit Rechtschreibregeln auseinanderzusetzen. Fuck, die wollen einen Job als Polizist. Da so kommen die mir mit, nee, du Alter, ich hab keinen Bock auf Punkt und Komma, oder was? Ich schreib alles klein. Oder was? Hier ist die Tür. Fuck, nochmal. Nicht zuletzt, weil digitale Hilfsmittel wie Rechtschreibprüfung, Autokorrekturen oder KI als Ersatz genutzt werden. Ja, Statt Polizeischule machst du dann eine Staffel Columbo oder was? Bewerberinnen und Bewerber müssen am Ende der Ausbildung das Sprachniveau C2 nachweisen. Ich weiß nicht, wie hoch das ist, aber das ist, glaube ich, schon relativ anspruchsvoll, oder? C2? Ja, in ganzen Sätzen formulieren mit Komma oder so vielleicht. Ich weiß es nicht, ich muss nachgucken. Also, Sprachniveau. Annähernd muttersprachlich. Ja. Höchste Stufe des europäischen Referenzrahmens steht für annähernd muttersprachlich. Also ja, dann viel Spaß, Freunde, muss ich sagen, weil wenn ihr jetzt noch Förderunterricht braucht, dann dauert eure Ausbildung entweder relativ lange oder ihr besteht sie hoffentlich nicht. Aber auch da werden sie nett sein und sagen, da, wenn du fließend Arabisch schreiben kannst, reicht das auch. Ja, in der Schweiz steht Saida Keller-Messali vor Gericht oder stand vor Gericht. Sie warnt vor islamistischen Netzwerken, Terrorsympathisanten, naiven Behörden und falscher Toleranz. Eine Frau nach meinem Geschmack, so wie sich das anhört. Genau. So, die Dame hat sich geäußert und zwar in zwei Interviews und hat gesagt, dass die islamistische Bewegung der Muslimbrüder die Schweizer Moscheen und Verbände unterwandert habe. Namentlich erwähnt sie in den Interviews die Vereinigung der islamischen Organisationen in Zürich und die Union Vaudoise de Association Musulmane sowie einen ehemaligen UVAM-Vorstand und Politiker. Dies bringt ihr Ärger mit der Justiz ein. Die beiden Verbände und der Politiker reichten eine Anzeige wegen Verleumdung ein. Die Zürcher Staatsanwaltschaft erhebt schließlich Anklage gegen die Publizistin. Teil der Anklage ist auch eine E-Mail, die Kella Missali an den Staatsanwalt geschickt hat. Über den Politiker und UVAM-Vorstand schreibt sie darin, er verbiegt sich, wie er kann, täuscht Journalisten, Beamte und Politiker, doch heimlich macht er gemeinsame Sache mit Terroristen und Islamisten. Ja, wäre ja nicht das erste Mal, ne? Von der ursprünglich siebenseitigen Anklage ist allerdings nicht mehr viel übrig geblieben. Zu beurteilen hat das Bezirksgericht am Freitag bloß noch die E-Mail der Islamkritikerin, denn die Vorwürfe wegen des Interviews aus dem Jahr 2020 sind bereits verjährt. Und den Teil mit den Vorwürfen der Muslimverbände hatte ein Gericht Anfang des Jahres an die Staatsanwaltschaft zurückgewiesen. Der Grund, die beiden Verbände hätten nicht nur Kella Missali, sondern auch den verantwortlichen Journalisten anzeigen müssen. So bleibt von der Anklage vorerst nur die E-Mail. Aus der Sicht des Verteidigers gibt es keine Grundlage für eine Verurteilung. Mit der in den E-Mail gemachten Aussagen habe sich die Mandantin verteidigt. Und da sei es zulässig, unangenehme Dinge auszusprechen und Behauptungen aufzustellen, die die Glaubwürdigkeit des Klägers in Zweifel zögen. Zudem sei die E-Mail nicht dazu gedacht gewesen, den Politiker in der Öffentlichkeit zu verleumden. Die Angeklagte habe diese lediglich an den Staatsanwalt in ihrem Verfahren geschickt, als Teil eines 17 Seiten umfassenden Konvoluts mit Belegen. Fazit des Verteidigers: Dieses Strafverfahren hätte man gar nicht erst anfangen sollen. Ja, und auch für den Richter ist es ein klarer Fall. Nach kurzer Beratung spricht der Frau Keller-Messali vom Vorwurf der Verleumdung und der üblen Nachrede frei. Ein Teil der Vorwürfe in der Anklage der Staatsanwaltschaften sei klar und deutlich verjährt, sagt der Richter bei der Urteilsbegründung. Und bei der E-Mail an den Staatsanwalt sei zweifelhaft, ob überhaupt eine rechtsgültige Strafanzeige vorgelegen habe. Der Richter sagt, Urkunden, die als Strafantrag interpretiert werden könnten, liegen aus unserer Sicht nicht vor. Abschließend beurteilt habe man diese Frage allerdings nicht. Für den Richter zählt so vor allem etwas anderes. Es liegt ein sogenannter Rechtfertigungsgrund vor. Keller-Messali habe in der E-Mail keine neuen Vorwürfe erhoben, sondern auf bereits bekannten Punkten beharrt. Sinn und Zweck war es, sich selbst zu verteidigen. Sie hat zwar zugespitzt, aber das lag im Rahmen des Vertretbaren. Ihr Handeln sei deshalb gesetzlich erlaubt. Ich meine, die hat einen Brief, als sie wurde verklagt und dann hat sie an die Staatsanwaltschaft einen Brief zu ihrer Verteidigung geschrieben und dann ist sie deswegen angezeigt worden. Also ist es schon wirklich ein Oder Husarenschlag. nicht angezeigt worden, so wie der Richter es gesagt hat. Ja, also nicht rechtmäßig halt, ja. Ja, ist natürlich gut für die Schweiz, dass die noch Richter haben, die sowas machen. Abgeschlossen ist die Geschichte noch nicht. Gegen das Urteil kann beim Obergericht Berufung eingelegt werden. Zudem ist auch die Klage des Waadtländer Muslimverbands noch hängig. Dieser hat das Verfahren auf den Journalisten ausgedehnt, der das Interview 2024 geführt hat. Viel Glück allen Beteiligten auf der Seite von Frau Keller-Messali und allen anderen, hohe Prozesskosten. Und jetzt, da habe ich geschluckt, muss ich sagen, weil das hatte ich ja vorhin schon mal angeteasert. Auch bei uns wird es langsam dunkel. Genauer gesagt in Frankfurt, Oh. genauer gesagt an der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt. Dort kennen wir Oh. ja seit Jahren eine aufrechte Streiterin gegen die Islamisierung des Landes und den Einfluss islamischer Verbände, Susanne Schröter. Ja, und ihr Institut wird jetzt abgewickelt, das Institut Globaler Islam. Zum 1. Oktober. Nachdem man sie räumlich vertrieben hat aus ihren alten Räumen, weil der ganze palästinafreundliche Sumpf sich gestört gefühlt hat von der Frau, die gesagt hat, das Kopftuch ist ein Symbol der Unterdrückung. Dann hat sie sich in ein Museum verzogen, aber da haben die dann auch kalte Füße gekriegt und haben gesagt, ach Scheiße, war, musstest du hierher kommen? Susanne, muss das sein? Ja. Und die Achse wirft hier nochmal einen Rückblick auf das Ganze. Die Ethnologin Susanne Schröter hatte die Einrichtung zur kritischen Islamforschung im Jahr 2014 gegründet und seither geleitet. Außerdem ist sie emeritierte Professorin am Institut für Ethnologie derselben Uni. Von 2004 bis 2008 hatte Schröter zudem einen Lehrstuhl für Südostasienkunde an der Universität Passau inne. Dass sie Mitte der 90er Jahre einen dreijährigen Forschungsaufenthalt in Indonesien verbrachte, legte den Grundstein für ihre wissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem Islam. Heute gilt Schröter als eine der renommiertesten Islamkritiker Deutschlands bzw. Kritiker des politischen Islam, wie sie es wohl selber formulieren würde. Ja. Und sie hat ja, ich brauche jetzt nicht vorlesen, was sie zitieren von ihr, weil wir wissen, sie hat sich immer wieder halt gegen die patriarchale Struktur, die Frauen die Rechte nimmt, gewendet. Sie hat sich immer wieder dagegen gewendet, dass halt der Islam von radikalen Strömungen untergraben und benutzt wird. Da ist sie wahrscheinlich noch ein bisschen weicher als ich von der Sicht her, aber trotzdem, dass so jemand halt damit komplett abgeschnitten wird vom Forschungsbetrieb und damit das letzte, weil das ist es wohl, das letzte islamkritische Institut an einer deutschen Universität verschwindet. Das ist schon in unseren Zeiten jetzt, wo Islamkritik selbst jetzt, ich meine, selbst in der Situation, in der wir jetzt sind, müssen wir weiter daran arbeiten, damit mehr Leuten klar wird, was es bedeutet, wenn wir so weitermachen. Aber ich, ja, das sind halt Schritte, die eher in die falsche Richtung führen. Und die damals seit Jahren unter Polizeischutz gestanden. Wir erinnern uns an die Geschichte, dass sie Boris Palmer eingeladen hat zu dieser Veranstaltung Migration, Steuern, Pluralität gestalten. Der heute parteilose und damals noch grüne Tübinger Oberbürgermeister verteidigte in einem Wortgefecht das Recht darauf, Neger zu sagen, was von den Aktivisten prompt gefilmt wurde. Bla bla bla bla bla, die übliche Geschichte. Im Nachgang zeigte sich Schröter verärgert, dass Palmer ihre fantastische Veranstaltung mit einem Federstrich zunichte gemacht habe. Ja, so wie sein eigenes Streitgespräch mit dem dem AfD-Mann. Ja, und man hat ja schon gefordert, dass sie entlassen wird und irgendwie ihr Institut verliert. Und wer weiß, ja, ich meine, es wird sicher einen netten Brief aus Frankfurt geben, wo drin steht, dass man das sehr bedauert, aber das leider irgendwie nicht mehr möglich ist und so weiter und so fort. Ja. Und sie sagt selber, ich hatte sogar Gelder eingeworben, um eine vorgezogene Nachberufung meiner Professur zu ermöglichen. So hätte sich jemand mit dem Schwerpunkt Islam und Islamismus über 5 Jahre hinweg vorbereiten und das Zentrum übernehmen können. Doch dann ließ man die Berufungsverhandlung platzen, schrieb die Stelle neu aus, besetzte sie schließlich mit einer Mexiko-Expertin. Damit war die Nachhaltigkeit des Zentrums gescheitert. Das war kein Zufall. Das Zentrum war schon damals vielen ein Dorn im Auge, denn die Beschäftigung mit dem Thema Islamismus steht unter Verdacht. In den Geisteswissenschaften wird das Problem des islamischen Extremismus gern der eigenen Gesellschaft angelastet und man betreibt muntere Täter-Opfer-Umkehr. Wenn es um Islamismus im Westen geht, sind Ethnologen, aber auch die Vertreter anderer Geisteswissenschaften überwiegend der Ansicht, Radikalisierung sei eine Folge gesellschaftlicher Ausgrenzung, verweigerter gesellschaftlicher Teilhabe oder grassierender Islamfeindlichkeit. Es ist, ja. Das ist bitter, Sie sind irritiert. Forschungsfreiheit. Ist sie denn schon in dem Alter, dass sie Rente ist, oder wie ist das? Nee, das glaube ich nicht. Wahrscheinlich auch nicht, ne? Österreich leistet sich ein staatlich finanziertes Dokumentationszentrum politischer Islam mit fest angestellten wissenschaftlichen Mitarbeitern. Doch bei uns zucken selbst konservative Politiker zurück, wenn man den Vorschlag macht, etwas Vergleichbares einzurichten. Kann jemand der Frau Schröter bitte Geld geben? Wegen mir auch irgendein Milliardär. Kann jemand Elon Bescheid sagen? Er soll ihm ein paar Coins rüberschieben. Das fände ich geil. Können wir nicht irgendwie Elon drauf bringen, ihr Institut zu kaufen? Mateschitz hätte es vielleicht gemacht, aber der ist nicht mehr da. Ja, man sieht das ja auch in der Publizistik. Da gibt es ja verschiedene Leute wie Ahmad Mansour und andere, die halt schon über problematische Strömungen im Islam halt geredet haben, in der Politik, sowohl in der gesellschaftlichen Ordnung, die da durch die Religion aufoktroyiert wird. Das sind ja die Kernpunkte, um die es bei dieser Forschung geht. Ja, da geht es ja nicht um, sind das jetzt schlechte Menschen oder sowas, da geht es ja um Strukturen, ne, dieses bekannte Patriarchat und so, das gibt es da ja auch noch. Und es ist ja sehr interessant, dass das überhaupt gar kein Forschungsschwerpunkt bei diesen ganzen sozialwissenschaftlichen Forschungen ist, obwohl sich das ja auch anbieten würde. Da gibt es ja diese Problematiken. Ne? Aber ja, es ist halt jetzt, glaube ich, auch durch den Palästina-Konflikt ist es einfach gesellschaftspolitisch sehr seltsam geworden mit dem Overton-Fenster, was das angeht. Ja, weil, wie ich es ja vorhin auch schon gesagt habe, das sind alles keine neuen Sachen. Mit dem DTIP weiß man, mit der Islambruderschaft weiß man, seit Jahren wird davor gewarnt, die sind offiziell unter Beobachtung, aber im gesellschaftlichen Diskurs geht es in eine ganz andere Richtung. Ja. Ja, man würde ja dann gegen Ausländer hetzen, das geht natürlich nicht. Ne? Da hat man sich ja extra geeinigt, dass man das aus dem Wahlkampf rauslässt und so zum Beispiel. Dann geht das jetzt auch nicht. Ja, this one is the mayor of Chicago, der Bürgermeister von Chicago. Er wappnet seine Stadt gegen den Eingriff von Donald Trump. Der hat ja wohl schon in zwei Städten eingegriffen, nämlich mit der Nationalgarde oder so. Und zwar hat er denen vorher gesagt, krieg mal eure Kriminalität in den Griff. Und dann ging das so leidlich und dann hat er eben die Nationalgarde geschickt. Und das möchten die natürlich nicht so gerne, dass ihnen da die Leute die Kompetenz abnehmen oder so. Alles abnehmen. Auf jeden Fall schon erstaunlich, jedenfalls finde ich, dass der Chicagoer Bürgermeister das unter anderem damit begründet, dass die Kriminalitätsrate in Chicago schon so stark gesunken wäre. Nämlich irgendwie um 30% im letzten Jahr oder so und um 40% bei den Morden. Und ja, das ist ja schon, weiß nicht, wie haben sie das überhaupt geschafft? Das ist ja schon richtig gut, ne? Sozusagen. Ja, und braucht man dann wirklich, natürlich ist das fraglich dann, ob man die Nationalgarde da braucht. Ja, hier, mehr als 30% sank die Zahl der Schießereien, 40% gesunken und davor, das war eine Mordrate, genau, 30%. Das ist ja für Chicago schon gar nicht so schlecht, denke ich mal. Ja, aber ob das, wie gesagt, die Nationalgarde da erforderlich ist, ist halt nur Ansichtssache. Jedenfalls wappnet er jetzt mit einer Verordnung seine Leute und da steht dann unter anderem drin, dass sie irgendwie keine Masken tragen sollen, damit sie erkennbar sind als Beamte der Stadt. Und nicht mit den Bundesbeamten verwechselt werden und solche Sachen, also irgendwie Kleinigkeiten. Weil abwenden kann er das wohl nicht, wenn der Trump das einfach macht. Ne? Das finde ich zwar auch ein bisschen starkes Stück, aber ja, die sind dann da unterworfen, wohl scheinbar. Ja. Ja, zum Beispiel, genau. Das scheint wohl möglich zu sein, wenn die Situation entsprechend ist, ja. Oder die Begründung, ne? Eine 30-prozentige Reduktion hört sich schön an. Die Frage ist nur, von wo kommt man? Und Chicago war immer auf Platz 1 von der Murder Rate in Amerika. Platz 2 war Los Angeles. Chicago hatte dreimal so viel wie Los Angeles pro Einwohner. Und jetzt haben sie halt noch doppelt so viel. Ja, also die sind auf einem hohen Niveau angelangt. Das ist richtig, ja. Die sind ja auf einem sehr hohen Niveau gestartet. Ne? Das Problem sind ja nicht irgendwelche Leute, die einfach durch die Gegend laufen und einfach wahllos Leute erschießen. Ich meine, solche Fälle gibt es auch. Aber organisierte Kriminalität ist das Problem. Und natürlich Einfluss auch von internationalen Kartellen und anderen kriminellen Organisationen. Das ist ja eher der Punkt. Ja, und nur die machen eben nicht die kleinen Jobs, die dann eben beinhalten, dass man den anderen umlegt oder so. Ne? Das ist halt die Diskussion. Wie kann man diesen Sachen Herr werden? Und normalerweise gibt es ja die ganzen Behörden dafür, das FBI, Drug Enforcement Agency, ATF und sowas. Die sind ja im Endeffekt genau für solche Fälle da, was einfach eine örtliche Polizei einfach nicht mehr handeln kann, wenn sich zu viele Leute aus anderen Ländern sogar einmischen. Dass Chicago da überfordert ist, das hat, macht das schon funktioniert ja anscheinend Zahlen, trotzdem nicht. Ja, genau. Ja. Das Recht hätte ich dann in Amerika, wo so ein Eingriff bei uns wäre, das ist ein bisschen schwieriger, glaube ich. Naja. Chicago. Oh ja, deswegen hatte ich das Bild weggescrollt. Ist das da drauf gewesen? Habe ich nicht gesehen. Die finnische Luftwaffe. Das lebende Meme. Genau, die Finnen, die tragen nämlich noch das Hakenkreuz in ihrer Luftwaffe stolz vor sich her und Deswegen möchten sie mit niemandem noch auf ein Foto oder beziehungsweise niemand möchte mit denen aufs Foto. Das heißt, sie haben das schon auch abgeschafft wohl bei der Luftwaffe vor 5 Jahren, aber es wird dann im Lande immer noch so teilweise benutzt. Also der Präsident möchte sich nicht so richtig davon entfernen und das aus seinem Bild da irgendwie rausnehmen und verschiedene andere Organisationen, weil es eben auch nicht nur mit den Nazis in Verbindung gebracht wird, sondern auch mit der Zeit davor. Ja, und gar nichts mit Nazis zu tun. Ja, ursprünglich nicht, ne? Ist schon klar, die Nazis haben das irgendwie pervertiert, aber es ist natürlich schon auch so, dass die Finnen mit den Nazis im Zweiten Weltkrieg dann doch schon eher paktiert haben und das natürlich auch dann sein entsprechendes Geschmack, der dadurch hat, ne? Ich finde es auch immer witzig, dass sie das immer noch irgendwie ja, vor sich her prangern. In der NATO kommt das wohl auch speziell nicht gut an. Und so, ja. Aber der French Taunter sagt es richtig, Finnland nutzt das Hakenkreuz seit 1921. Ne? Ja, ja. Also, da, ja. Ja, ja, das wird die Nazis geklaut eher sozusagen, aber die Bedeutung ist natürlich trotzdem versaut. Ne? Und viele sehen das halt auch immer noch als Symbol gegen den alten Feind aus dem Osten. Ne? Man darf nicht vergessen, dass Finnland ein Grenzstaat immer war, während des Kalten Kriegs. Und jetzt immer noch wieder. Ja, schon, du kriegst doch die Bedeutung auch von den Nazis nicht mehr raus. Ne? Das ist das Problem, glaube ich, bei dem Zeichen. Dass es eben von Leuten immer wieder verbunden wird, auch egal wie du es meinst. Das ist ja schon mal so. Naja, gut, ich meine, als Deutscher fühlst du dich ein bisschen komisch, wenn du in Japan bist, aber nun. Auf ihrem Stadtplan sind jede Menge von denen rumgedrehten. Also ja, das ist halt. Wollte ich mal sagen, haben wir es nicht irgendwie andersrum? Das ja, ist genau, andersrum, aber das ist dann Zeichen für Tempel und sowas. Es ist nun mal eine einfache geometrische Form, die unabhängig von. Ja. Ist aber unschuldig, die Form. Du hast auch irgendwelche alten Burgen oder Schlösser oder sonst was, wo an irgendwelchen Zäunen oder einfach nur als Verzierung das einfach ist. Es hat keine Bedeutung. Es ist einfach eine geometrische Form, wie du es gesagt hast. Ich habe ein Museum fotografiert und da war im Hintergrund ein Geländer. Und als ich mir daheim dann die Fotos angeguckt habe, habe ich gesehen, dass in der Mitte ein Ornament ist, was halt, ja, ist halt. Ist halt diese geometrische Form, die immer wieder entsteht, wenn du mehrere Linien sich kreuzen lässt und irgendwie Winkel reinbaust. Ja, stimmt. Das ist nun. Was willst du machen? Interessant fand ich jetzt die Frage von Martin, ob man jetzt dann in Deutschland das Finnenkreuz malen darf. Aber ich glaube, schlechte Karten, sag ich jetzt mal vorsichtig. Ich würde es keinem empfehlen. Das war ein Finnenkreuz, Herr Wachtmeister. Aua, Herr Wachtmeister. Nicht festnehmen. Ihr habt ja aber ein süßes kleines Autochen. Ja, finde ich witzig. Hier gibt's gedacht. Hier gab es so einen Blogger, der über die FATS herzieht, weil sie das Schauermärchen erfunden hat. In China gäbe es nun selbst schießende Polizeiautos. Was stimmt, ist, dass es in China Polizeiautos gibt. Das ist aber wohl so ein Testlauf, den die machen. Ob das überhaupt irgendwie vernünftig läuft und ja, mit Maschinenpistolen hat das ja nichts zu tun oder mit Pistolen selbst schießen drin. Und ich habe den Originalartikel auch angeklickt, das haben die mittlerweile auch geändert, also das steht da so nicht mehr. Aber witzig, wie die aussehen, ne? Ja, so würde ich auf jeden Fall Sachen bauen, die auf Leute schießen, mit netten großen Augen vorne und Xen auf den Rädern und so. Ja, da sind bestimmt Kameras drin, die beobachten alles drumherum und die das sehen, sind die Leute, die dann im Büro sind. Da sind 5 Chinesen drin, die auf so Pedalen treten, damit das Ding überhaupt fahren kann. Du weißt doch, wie das ist. Die fahren zum Phantasialand, um dort vor dem Phantasialand zu demonstrieren gegen die kulturelle Aneignung. Gut möglich. Ja, ich finde die trotzdem süß. In Japan gibt es ja auch so Dinger, ne? So kleine. Ja, in Japan sind aber, also 80% der Autos in Japan, sage ich jetzt mal vorsichtig, haben dieses Format. Die haben so süße kleine Reifen und so schmale Reifen. Fast wie Spielzeug. Ein bisschen kompakt halt. Ja gut, du hast halt, Parkplatz ist teuer. Ja, und es gibt die Erdbeben in Japan und da bist du mit so einem großen Auto, mit einem kleinen Auto viel schneller zwischen den Trümmern durch. Und, ja. Ja, ich hatte mir den archivierten Artikel nochmal. Da sind ganz schön viele Rechtschreibfehler drin auch. Ja, nur so, mit dem selbstfahrenden Auto. Aber der Block wohl nicht ernst. Ich wollte wissen, wie das bewaffnet ist. Mit Raketenwerfern? Mit Uzis? Ja. Interkontinentalen Raketen? Und Gummigeschossen und Taser. An der Seite. Nur Gummigeschossen und Taser. Stimmt, kriegen die einen Kontrabass da rein. Scheiß der Hund drauf, wirft die wichtigen Fragen auf. Drei Chinesen, die sitzen dann in der Einsatzzentrale. Drei Chinesen mit dem Killer Iki. Ja, schon mal mit etwas total anderem. Ja, die ekelhafte Meldung der Woche. Entschuldigung, ja. Eigentlich Taliban. Ja. Die Taliban hatten ja in Afghanistan gab es ein Erdbeben und die Taliban bestimmen jetzt, dass die Männer Frauen nicht retten dürfen, wenn sie dazu gegenseitig die Haut berühren müssen. Ich hatte ja heute auch mal vor, ein bisschen über die Wertigkeit von Menschen zu reden, Männern und Frauen. Frauen sind ja nur wegen ihrer Gewehrfähigkeit auch manchmal mehr wert in manchen Betrachtungsweisen und so. Und dann hier denen die Hilfe zu verweigern. Ich meine, geht's noch unterirdischer? Geht's noch unmenschlicher, asozialer, dümmer? Dümmer einfach. Geht's noch dümmer? Ich weiß es nicht genau. Taliban, ey. Das heißt wahrscheinlich auf Deutsch sowas wie Dummkopf oder Schwachkopf oder Schwarzkopf. Weiß ich nicht. Unmöglich, wie das jedenfalls. Ja. Ja, also stimmt. Wenn das so stimmt, natürlich, ne? Und das hat euer Gott gesagt, richtig? Habe ich das richtig verstanden, ja? Dass ihr Menschen unter Steinen verrecken lassen sollt, wenn sie das falsche Geschlecht. Woher wisst ihr denn, dass die Person sich als Frau identifiziert? Würde ich jetzt als Palestine-Gaza-Aktivist einfach mal fragen. Ja, das muss ich mir vorstellen, so eine Szene, der sich da reinstellt und dann blöde Fragen stellt. Das glaubt ihr eigentlich? Ja. Nein. Das ist doch alles erforscht. Die sind gesellschaftlich einfach noch nicht bereit. Aber das ist ja ähnlich wie das mit dem, dass man nicht tanzen darf und keine Musik machen darf und sowas. Das ist ja einfach nur, Macht, ne, wird ausgeübt. Ja, Sinn hat das natürlich nicht. Ja. Ja, letzte Woche ging so ein Ding rum. 86% aller Genozidgelehrten sagen, Israel geht in Gaza einen Genozid. Das klingt natürlich auch erstmal wie was, womit man rennen muss, und das haben auch viele Medien getan. Und hier kommt Honest Reporting und sagt, wir haben mal geguckt, was das für ein Verein ist. Dieser Vereinigung der Genocide Scholars. Erstmal haben nur 120 von 500 Mitgliedern abgestimmt, also ist es ein bisschen großartiger Ausschmückung der ganzen Sache zu behaupten, 86% aller Genozidexperten hätten gesagt, das ist ein Genozid. Und zweitens kann man für 30 Dollar Mitglied werden. Coole Art Geld zu verdienen, auf jeden Fall. Kurz darauf wurde das irgendwie geändert und jetzt muss man mehrere Monate Mitglied sein und so Sachen, aber ja. Klar, konnte sich jeder anmelden. Würde kein Aktivist tun, ich weiß, die sind alle ehrlich. Die tragen ihr Palituch nur so und rufen irgendwie Tod dem Besatzer. Die würden sich nie unehrlich bei einem Genozid-Forschernetzwerk anmelden und irgendwas schreiben und dann da abstimmen. Ne? So geht Medien, so geht Reporting, so geht Faktenchecking. Ja. Patrick Gensing und hier der andere suchen immer. Nach den Fakten. Ja, die Proteinprodukte in unseren Kühlregalen, die sind annähernd nutzlos, heißt es hier. Und das habe ich auch, ich hatte das schon vorher geahnt, ein wenig. Es hat damit zu tun, dass die Proteine, die da drin sind, eben auch pflanzliche Proteine sind und die tierischen Proteine von Menschen besser aufgenommen werden können, weil die seinen eigenen ähnlicher sind, wie hier drin steht. Neben Kohlenhydraten und Fetten sind Proteine aber auch wichtige Energielieferanten. 100 Gramm Proteine liefern eine Energiemenge von 400 Kalorien. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt für gesunde Erwachsene bis 65 täglich 0,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Ja, ansonsten kriegen wir aber eigentlich mit den Lebensmitteln genügend davon auch zugeführt, sodass man da keine extra Protein essen oder Joghurt oder sowas benötigt. Wer unbedingt diesen trockenen Geschmack auf dem Mund mag, der soll das dann meinetwegen essen. Aber dass sie dann teurer sind, das ist eigentlich nicht berechtigt, weil sie nicht wirklich besser sind, ne, die Sachen. So, das wisst ihr da Bescheid. Abbauprodukt Harnstoff, genau. Und es ist auch noch unschön, genau. Wenn man davon zu viel futtert, produziert man zu viel Harnstoff, was wiederum für Gicht, soweit ich weiß, zuständig ist oder verantwortlich und dann auch im Körper abgebaut werden muss über die Niere und dann die Niere belastet und so weiter und so fort. Also alles nicht so schlau. Diese aufgepippten, verarbeiteten Produkte sind immer ein bisschen problematisch. Ne? Ja. Auf jeden Fall eben auch. High Protein. Ich weiß nicht, es scheint ja irgendwie sowas für so Leute zu sein, die irgendwie glauben, sie würden viel leisten müssen oder irgendwie sowas. Hör mal zu, wenn du was drauf schaffen willst auf die Knorre, ja, genau. Da brauchst du einen Thunfisch-Shake, ja, vom Magnus. Ja. Dann nimmst du Haferflocke, Thunfisch, Knetmasse. Das ist ja alles Protein, kannst du ja essen. Ist alles in den Mixer, ne? Und dann aber zwei, die, drei, ja, Tassen davon jeden Tag. Da hast du genug Protein, dazu noch, genau. Salzstange und die kleine Chips, die Bacon. Ja. Einfach guckst du im Supermarkt, musst dann das teuerste kaufen, gell? Dann nimmst du aber das billigste. Ja, es ist eine zusätzliche Sache, klar wird damit auch Geld verdient, aber wenn man sich ausgewogen ernährt, dann hat man natürlich auch genug Protein, aber vielleicht ist es ja auch für Leute gedacht, die nicht irgendwie regelmäßig essen, aber im Fitnessstudio sich halt den Energieboost geben wollen und dann anstatt halt ja, auch die essen noch meist nur Proteine. Auch hauen die sich so einen Shake rein. Und essen die so ein Steak rein oder so und dann anschließend so Proteinshake oder so. Ich habe es auch gesehen, wir haben so einen Fitnessstudio-Laden um die Ecke hier, die bieten an im Schaufenster nur Weizenproteine. Und ich auch denke, warum lässt du denn jetzt den ganzen Weizen weg? Nur die Proteine, das ist doch auch irgendwie, ne? Außerdem ist das auch gar nicht so ein tolles Produkt für einen Sportler. Aber die funktionieren auch bei Sportlern, so ist ja nicht. Also ganz sinnlos ist es nicht, als Sportler dann auch Protein zuzuführen, wenn man es wirklich hart träumt. Ne? Ich meine, das Widersinnigste ist halt jetzt, dass alle möglichen Produkte anfangen, auf ihre Deckel zu schreiben, mit 8 Gramm Protein. Das war da fucking schon immer drin. Ja, genau. Aber es muss jetzt draufstehen, groß. Normalerweise schreiben sie auch nur noch drauf, was nicht drin ist. Ne? Formaldehydfrei, zuckerfrei, kohlenstofffrei, CO2-frei oder so. Ja, ja. Mit extra viel Elektrolyten. Ja, ja. Ich habe ja auch gesagt, irgendwann wird es halt auch Lebensmittel geben, die halt angereichert werden mit Proteinen, ja, die ja laut der EU-Lebensmittelverordnung zugelassen sind für den menschlichen Verzehr. Spike-Protein. Darauf soll die Produktkette vielleicht auch hinauslaufen. Ne? Krabbeligen also Proteine. Ja. Kommen wir zu den wichtigen Themen. Gibt es auch noch welche? Genau, was ist mit den Leuten los? Hier gibt es eine Webseite aus Großbritannien, die vermitteln gebrauchte Automobile und die machen immer mal wieder Umfragen. Und bei älteren Umfragen ist rausgekommen, dass halt jüngere Leute sehr viel Berührungsängste mit dem Autofahren haben. Das liegt am Straßenverkehr, das liegt an Angst, irgendwo anzuecken beim Einparken und es führt dazu, dass die Leute teilweise sehr, sehr lange Umwege gehen. Da wurde gefragt, wie lange würden sie maximal laufen, um halt einen Parkplatz in Kauf zu nehmen, wo sie nicht rückwärts einparken müssten oder sowas. Da haben manche angegeben, ja, bis zu 20 Minuten würden sie laufen. Ne? Und dann, dass die Leute so halt an vielen Parkplätzen vorbeifahren. Und jetzt haben die eine neue, dass die Leute also, so angeben, einfach, weil sie Angst haben vorm Einparken. Und jetzt ist es auch so mit dem Tanken. 62% haben Angst vor dem Tanken. Das ist natürlich eine hochgerechnete Umfrage mit 2000 Umfrageteilnehmern von denen gewesen. Ne? Also jetzt nicht riesig groß, aber schon, man kann es statistisch auswerten und die haben halt wirklich Probleme, weil sie stehen auf einmal vor der Zapfsäule und wissen nicht mehr, okay, was muss ich denn jetzt tanken? Gut, steht im Deckel drin, ja. Aber viele haben negative Erfahrungen gemacht, dass sie zum Beispiel das Falsche getankt haben, mit allen Konsequenzen, die dabei sind, und sich danach nicht mehr getraut haben und jetzt nur noch ihre Eltern tanken, fahren, schicken oder Freunde bitten, das Auto. Und wenn man zu blöd ist zum Leben, dann hat man eben auch Angst vorm Leben. Ich weiß aber nicht, ich das ist schon so eine Person. So, ich habe auch eine Person kennengelernt, die nicht getankt hat. Ja. Und solche Berührungsängste kann man ja haben. Und es gibt immer schon Leute, die solche Berührungsängste haben, nur es ist halt einfach eine signifikante Anzahl von Leuten. Ja, wenn wir hier haben, zwei Drittel der Generation bitten andere Personen, diese Aufgabe des Tankens zu übernehmen. Ja, wenn die Möglichkeit besteht. Wenn sie die Möglichkeit haben, lassen sie lieber jemand anders tanken und fragen jemanden. Ja? Und die Hälfte der Betroffenen aus der Altersgruppe gibt zu, den Tank bereits bedenklich leer gefahren zu haben, nur um die Tankstelle zu meiden. Ein Viertel blieb deshalb sogar schon einmal liegen. Alter Schwede. Ja, also es geht nur um diese Alterskohorte, aber generell 38%, glaube ich, auf alle gesehen. Aber halt, wie gesagt, ich habe Angst. 39% verspüren generell Unbehagen beim Tankvorgang. Und bei 18- bis 24-Jährigen waren es 62%. Nicht nur an den hohen Preisen oder was? Also Braindust hat eine gute Idee. Macht das so ein Swipe-Ding, ja, dass man die Sorten wegswipen kann, die man nicht tanken will. Dann verstehen die das vielleicht. Ja, vielleicht. Die haben Angst vorm Leben. Die haben Angst, ja, das ist was. Die fürchten sich, da können sie sich zu machen. Ja, aber da können sie sich nicht rausquatschen. Weißt du? Da gibt es kein Teilnahmezertifikat. Entweder du tankst in deinen Diesel oder eben nicht. Und das ist zu viel für diese jungen Leute. Weil bisher gab es keine Konsequenzen. Schule, scheiß drauf, ich bin doch auch so durchgekommen. Ich habe Abi, guck mal, ich weiß gar nichts. Ich kann nicht rechtschreiben. Ich muss an der Uni einen Kurs für Rechtschreibung machen, wenn ich Gender-Genetik anfange. Mhm. Ja. Man muss dazu sagen, erstmal, es geht ja auch um Großbritannien. Ich weiß jetzt nicht, wie weit verbreitet das hier ist, möchte ich. Ne? Und andererseits, ich weiß jetzt nicht, ob man bei in der Fahrschule in Großbritannien lernt, wie man tankt. Ich gehe mal stark davon aus. Also ist alleine die Tatsache, dass sie sagen, ja, ich weiß nicht genau, wie es geht. Oder ich mache Fehler. Ja, einem von den also es sollte auf jeden Fall jeden Führerschein, also. Es sollte auf jeden Fall jeder einmal irgendwie in der Fahrschule zum Tanken fahren, damit die Leute dem sagen können, dass er das ohne Zigarette machen muss und sowas. Die lesen ja heute nichts mehr. Ich weiß nicht, ob die noch Schilder lesen. Aber ich habe nur Angst vor dem Navi an und los geht's. Ich habe nur Angst um mein Portemonnaie dabei. Die sind ja erst zufrieden, wenn das Ding selber fährt und elektrisch ist. Da kann man nichts mehr falsch machen. Ich habe sie in die falsche Dose gesteckt. Uiuiui. Und jetzt ist Sprit drin. So, jetzt kommen wir zu den wirklich wichtigen Nachrichten. Ich habe mir den Knaller zum Ende aufgehoben vom Mammon. Der kommt jetzt. Achtung. Ja. In Rosenheim, Bayern. Da, wo eigentlich die Welt noch in Ordnung ist. Ein Mann, ein böser Mann, pinkelt aus einem Fenster über einer Gaststätte und bespritzt dabei Frauen. Ist es nicht grandios? Ja, ich dachte mir, die ist bestimmt gute Meldung. Redaktionsnetzwerk Deutschland. Die ganz wichtigen Sachen. Ja, ich glaube, unten stand sogar dpa noch drunter. Genau, RND, dpa. Das zwei Frauen standen in Oberbayern vor einer Gaststätte, als es auf einmal von oben tropfte. Und war ein Mann im Obergeschoss beim Eintreffen der Polizei. Weil ich will doch nicht mehr anwesend. So ist er auch. Ein Mann hat in Oberbayern aus einem Fenster im Obergeschoss uriniert. 22 Jahre alte Frauen, oh mein Gott, so junge auch noch, vor einer Gaststätte in der Rosenheimer Innenstadt wurden von seinem Urin bespritzt. Wie die Polizei mitteilte, boah, warum machen die dann Meldung drüber? Ne? Die Frauen hätten sich gewundert, wieso von oben Tropfen fallen würde, obwohl es gar nicht regnete. Ja, oh Wunder. Als die Frauen der Polizei nach oben, warum haben die Polizei gerufen? Nach oben schauten, sahen sie, wie der Mann in Lederhose aus dem Fenster urinierte. Lederhose, gut, ich dachte mir auch schon, vielleicht war es eine Frau, ne? Aber nee, mit Lederhose ist dann ein Mann. Die Dirndl und Trachtenjacken der Frauen müssen nun gereinigt werden. Die Polizei schätzt die Kosten auf etwa 100 Euro. Ja, so ist das. Der Mann war nicht mehr vor Ort, als die Polizei ermittelte. Das wird wegen einer möglichen Beleidigung ermittelt. Beleidigung. Und Körperverletzung. Oh, oh, oh. Das wird schwierig, das durchzukriegen. Der X-Ray hat eine gute Idee. Einfach niemanden rauslassen und dann gucken, wer keinen Urin mehr hat. Also am besten sperrt man die alle ein und dann guckt man, wer als Letzter aufs Klo muss. Ja, oder beim Obergeschoss. Ne? Das ist dann vielleicht schwierig. Vielleicht gehört er ja gar nicht so richtig zu der Gaststätte oder so. Die Mädels hätten mal gucken müssen. Wahrscheinlich ist da so ein Sumpf, wo sie gestanden haben, weil da immer irgendwie die Besoffenen rauspinkeln. Aber. Wer weiß, ne? Aber ich finde halt, das sind die Nachrichten, die auch Medien ausmachen für mich. Da bin ich direkt dabei. Ja, da bin ich. Es gibt noch guten Journalismus, meinst du, ja? Hoffentlich ist das von OCCP, RPCD gefördert worden mit mindestens 600.000 Steinen. GBTV. Ja. Ja, wenn man dann so stinkt, wenn man voll getropft ist, ne, dann sollte man vielleicht besser direkt mal in den Wald gehen. Ja, da würde ich auch vorschlagen. Da, hat man auch da akzeptiert einen. In die Dirndl gut im Wald, ja. Da wird man trotzdem akzeptiert. Ne? Da hat man einfach auch einen Mehrwert im Wald. Ach, wir haben doch neulich gelesen, so einen Artikel, wo sich einmal eine darüber beschwert hat, dass man in München so viel Dirndl kaufen könnte. In Dortmund kann man übrigens auch Dirndls kaufen, habe ich jetzt gesehen. Naja, hier gibt es auch einen Händler, weil es gibt hier in der Gemeinde weiter auch immer so, oder gab vor Corona zumindest, ich weiß nicht, ob es da gibt, immer ein Oktoberfest. Wo die dann ja, auch, alle auch so aufgelaufen sind. Ja, das habe ich mir nicht angeguckt. Das ist aber die Frage, ob die sich die Pöller leisten können im Moment. Das liest man ja. Mhm. Die Kölner, was die Kölner? Sich das Sicherheitskonzept leisten können, dann findet statt, sonst nicht mehr. Ja, wirklich. Okay. Die vom ehemaligen Zentrum für Islamforschung wohl dazu sagen würden. Ja, irgendwas Ungebührliches, sonst hätten sie ihnen ja nicht das Geld gestrichen. Ne? Ja, klar. Und weiß es gar nicht, und du hast vollkommen recht. Wenn ich mir Boomer-Hass verbitte, sollte ich hier auch etwas nachsichtig sein. Wer hat die denn so gemacht? Das stimmt, ihre Eltern sind auf jeden Fall zu 100% die Schuldigen. Das sind nicht die Kinder selber. Die haben schlechte Startvoraussetzungen bekommen. Ihre Eltern haben ihnen nie etwas abverlangt. Ihre Eltern haben nie dafür gesorgt, dass sie was lernen wollen. Ihre Eltern haben nie gesagt, hier, solange du deine Füße unter meinen Tisch streckst, was weiß ich, feg die Straße oder räum den Tisch ab oder mach oder tu. Das ist halt, ja, auf jeden Fall. Die Elterngeneration ist to blame. Wie gut, dass ich keine Kinder habe. Kann ich mich wenigstens da rausziehen? Nicht, dass ich keine gewollt hätte. Es hat halt nicht funktioniert. Aber, ja. Ja, aber manche Kinder haben auch keine Eltern. Die kannst du dann auch nicht so viel Vorwürfe machen, aber okay. Man kann natürlich immer an sich arbeiten. Naja, komm, also gerade die Leute zum Beispiel aus dem 98%-Beitrag, die haben sehr viel Familie. Und ja, die geben sehr viel auf ihre Familie, nur die Familie gibt ihnen gar nichts mit. Und ne, das Schlimme ist, die Generation kriegt irgendwann Kinder und wenn die nicht aufholen, sind wir halt von Idiocracy nur noch 3-4 Generationen entfernt. Geht in den Wald oder in die Dünen, je nachdem, was ihr habt. Genau, Hauptsache ihr fördert, was der Freiheit dient und sie zerschmettert, was ihr schadet. Wenn ihr Zeit habt, lest Knicklicht, Miete pro Kopf, geht auf thesafespace.net oder abonniert vielleicht das Mammon-Magazin auf YouTube, weil es sehr gut ist. Ja, definitiv. Und erinnert euch an die Meldestelle kulturmarxismus.de. Ja. Jetzt müsste einer eure Harmonika spielen, ne? Oh shit, ich hab hier nur so ein Jagdhorn liegen und erstens erschrickt sich der Kater und zweitens übersteuert das hier alles nur, wenn ich das versuche. Aber ich kann's blasen, das Jagdhorn. Ist ja auch nicht jedem gegeben. Ich habe mal Flügelhorn gelernt. Okay, mit 11, 2 Jahre oder so. Ich habe hier so ein kleines Stoffäffchen, der möchte singen. La la la, la la la. Nicht, jetzt doch nicht. Der crazy Mammon Frog. La la la. Ja. Das Mammut Magazin, das ist ausgestorben. Das neue heißt Mammon Magazin. Ja, das nehme ich auch nochmal auf. Bald. Macht's gut. Die Woche gut. Nächste Woche und so. Ja, wieder rein. Lasst euch nicht ärgern, lasst euch gut gehen. Ihr habt euch wohl. Echt, toll. Kulturmarxismus. Kulturmarxismus.